Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Toll, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir sind heute zum ersten Mal in diesem Raum. Sind die ganze Zeit auch ein bisschen heimatlos gewesen. Und hoffen, dass wir hier so etwas wie einen Standort finden, einen neuen. Standortfragen sind ja immer wichtig. Ja, und die Akustik, ich weiß nicht genau, ob man mich in der äußersten Ecke auch noch versteht. Ich bemühe mich. Ich begrüße Sie im Namen von Business Crime Control, Kunstgesellschaft und Nachdenkseiten, die hier heute mit kooperieren. Sie wissen ja, dass es ein neues Medium ist, das sehr informativ ist. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie Internetanschluss haben, immer mal reinzugucken. Wir machen hier einen Mitschnitt. Ich hoffe, dass alle einverstanden sind. Hier, die beiden Herren werden sicher nachher noch erzählen, dass solche Mitschnitte auch ihre Probleme mit sich bringen. Also insofern ist die Frage vorher, ob da Einverständnis herrscht, natürlich angebracht. Ja, wir haben zwei Gäste, die... noch einen Hinweis. Diejenigen, die informiert werden möchten über unsere Veranstaltungen, die wir hier machen, da haben wir eine Liste erstellt, da kann jemand seinen Internetanschluss eintragen. Dann bekommen Sie regelmäßig diese Einladung. Das war noch dazu. Ja, und jetzt begrüße ich erstmal unsere Gäste, Herrn Wehrheim und Herrn Schmenger. Herr Schmenger war nicht angekündigt, weil wir ihn anfangs eingeladen hatten und er gesagt hat, dass er an diesem Tag nicht kann. Umstände haben aber ergeben, dass er jetzt doch konnte und wir freuen uns natürlich, dass dieses Team hier ist und ich vermute, dass noch andere hier im Raum sitzen, die da auch eng mitreden können und mitdiskutieren können. Ja, was wollen wir eigentlich? Wir wollen eigentlich nur mal wissen, wie es kommt, dass unsere Finanzbehörden und nicht nur die, sondern auch unsere Politiker so Schwierigkeiten haben, die Gesetze, die sie ja selbst verabschieden, die sie ja selber machen, auch einzuhalten und die zu schützen, die diese Gesetze durchsetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss heute als Opfer, als Täter kaum noch irgendeine ernsthafte Befürchtung haben. Aber wenn man im Bereich der Kriminalpolizei, da kenne ich das, Wirtschaftskriminalisten, im Bereich der Steuerfahndung sich streng an die Gesetze hält, muss man mit großen Schwierigkeiten rechnen. Und wir haben ja erlebt, was das bedeutet. Und ich hoffe, dass wir heute etwas über die Inside-Steuerfahndung mehr erfahren. Außerdem hat der Wehrheim sein unglaublich interessantes Buch hier dankenswerterweise mitgebracht. Wir haben vergessen, das zu organisieren. Das finde ich gut, denn normal machen wir das immer, dass solche Bücher auch angeboten werden. Das heißt also, Sie können dann auch, und ich nehme an, dass Sie das signieren, wenn es hart auf hart geht, auch zeitlich ist das ja immer eine Frage, dass Sie dieses Buch hier erschwingen können. Was kostet es? Das kostet 20 Euro. 20 Euro ist nicht wenig, aber man kann sie vielleicht sparen, wenn man das gut studiert, kann man sie wieder reinholen, denn man weiß dann, dass man sich nicht erwischen lassen darf, wenn man mit Steuerfahndung zu tun hat. Hochinteressant geschrieben, nicht einfach verbohrt, sondern auch witzig, klug. Ich habe auch eine Rezension geschrieben, die ich war, der spürt man, glaube ich, an, dass ich begeistert war von dem Buch, ja. Weil es eben tatsächlich mal solche Probleme, Finanzprobleme unter einem Blickwinkel verständlich rüberbringt, die wir normalerweise gar nicht verstehen. Also wer versteht schon seine eigene Steuererklärung und wer versteht schon all diese Dinge? Das sind nicht allzu viele. Helmut Schmidt hat ja mal geklagt, er könne nicht mal einen Lohnstreifen richtig lesen und seine Wasserrechnung. Also selbst die Leute, die Ökonomie studiert haben, haben manchmal große Probleme, diese Zusammenhänge zu durchschauen. Man muss sich tatsächlich lange und intensiv mit den Dingen befassen, um wenigstens die groben Umrisse zu erkennen. Ein bisschen was davon, das hoffe ich heute, werden wir auch lernen. Das Erste, was wir in der Regel machen, dass wir erstmal so ein bisschen die Person kennenlernen, die sich da als Akteure nach vorne gewagt haben, wie so schön heißt, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das kriegt man ab irgendwann. Und insofern haben wir hier auch Musterbeispiele von Zivilcourage, denn es sind nur ganz, ganz wenige leider unter sehr, sehr vielen. Wie viele Steuerfahnder gibt es in der Bundesrepublik? Zurzeit? An 20.000. Das sind nur 3.000. 3.000, sehen Sie mal. Und da sollen die dann so unglaublich viele hochkomplizierte Dinge prüfen. Da kann man ja schon von vornherein von der Personaldecke her sagen, der größte Teil wird nicht geprüft. Das ist bestimmt. Ja, und insofern, wie wird man denn, das wäre vielleicht das Erste, junge Leute haben wir hier, wie wird man Steuerfahnder? Das ist ja kein Beruf, der irgendwo auf der Berufsliste steht, oder doch? Den kann man nicht direkt lernen. Ich kann nicht sagen, so, ich gehe jetzt in die Lehre und werde Steuerfahnder. Also ich kenne einen, der sitzt hier rechts von mir, der ist gezielt auf diesen Beruf los. Der hat irgendwann vor mir gesessen, in den 90ern. Entschuldigung, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Anfang 90 saß der Herr Schmenger vor mir und hat gesagt, ja, also er wäre jetzt ja schon einige Jahre in der Finanzverwaltung und sein Ziel wäre Steuerfahnder. Und da hätte er sich überlegt, von mir ausgebildet werden, wollte er ausgebildet werden. Und durch Zufall sind wir dann auch zusammengekommen. Der Beruf Steuerfahnder ist nichts anderes als ein Finanzbeamter. Das heißt, Sie haben die Ausbildung gemacht zum Steuerinspektor, das ist der gehobene Dienst bei der Finanzverwaltung. Und die Steuerfahndung durchlaufen Sie während der Ausbildung nicht. Das heißt, da gibt es, die bleibt auch für Finanzbeamte in der Regel, ist das so ein Mysterium. Ich kriege jetzt auf das Buch Zuschriften von Finanzbeamten, die sagen, endlich erklärt mal jemand, was Fahndung so macht. Also bei mir war das ganz seltsam. Ich bin Bad Homburger, ich bin dort geboren, lebe auch dort und habe dort mal im Finanzamt gearbeitet, Anfang der 70er. Und dann hat ein Kollege, der bei der Fahndung arbeitete, bei mir seine Steuererklärung abgegeben. Und dann haben wir uns so drüber unterhalten. Ich konnte da sehen, der ist irgendwie beim Finanzamt. Und habe gesagt, was machen Sie eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin bei der Fahndung. Dann habe ich gesagt, auch interessant, machten die Fahndung. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, da war ich schon ein paar Jahre bei der Finanzverwaltung. Und dann hat er so ein bisschen erzählt und hat dann gesagt, ach, wir sollen überhaupt Leute suchen. Und auf dem Weg hatte ich ein paar Tage später eine Verabredung beim Leiter der Steuerfahndung und bin dann ein Jahr drauf tatsächlich von meinem Arbeitsgebiet in Bad Homburg zur Fahndung damals in das Finanzamt Börse direkt gegenüber. Also die sitzen der Börse im Finanzamt. Die sitzen hier in Hessen im Finanzamt. In anderen Bundesländern hat man das inzwischen anders organisiert. Da gibt es eigene Ämter für Fahndung und Strafsachen. Die machen dann Strafrecht und da ist die Fahndung innerhalb eines eigenen Finanzamtes. Und ein bisschen von der Problematik, kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, was hier passiert ist in Frankfurt, klar, mit der Fahndung Frankfurt, hat damit zu tun, dass die Organisation in Hessen so ist, eben dass die Fahndung bei Finanzämtern ist. Das birgt auch Gefahren und Problematik. Ja, ja. Also die Steuerfahnder sind ja, wir kennen das aus Italien, auch faktisch eine Polizei. Das heißt, einerseits ist es ein Steuerbeamter, der sich im Steuerrecht auskennen muss, aber sie haben ja auch Polizeibefugnisse. Ja, die Steuerfahnder sind rechtlich Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt, ja. Die Arbeit, Wirtschaftskriminalist auch. Ja, die sind zwar Finanzbeamte, sind dann speziell ausgebildet, auch auf Strafrecht. Das dauert mehrere Jahre, passiert im Übrigen durch Learning by Doing. Das heißt, die Leute, die neu kommen, gehen mehrere Jahre mit erfahrenen Leuten raus und werden rangeführt. Es gibt mittlerweile auch Lehrgänge im Strafrecht, die gab es halt früher nicht, die gibt es inzwischen. Fakt ist, dass die Steuerfahndungsbeamten Polizeirecht haben, das heißt, sie sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Sie sind, weil die Frage auch immer kommt, nicht bewaffnet. Die Zollfahndung, das sind unsere Halbbrüder vom Bund, die sind bewaffnet. Die Steuerfahndung trägt keine Waffen, sondern die sind mit Bleistift bewaffnet. Was in der Regel auch reicht, wenn es ins Milieu geht, dann nehmen wir zur Unterstützung Polizei mit. Aber es ist schon richtig, wir haben also im Prinzip zwei Herren. Wir müssen zum einen einen steuerlichen Bericht machen, am Ende unserer, also wenn wir was ermittelt haben. Der führt dazu, dass das Finanzamt die Steuern korrigieren kann. Und zum anderen einen strafrechtlichen Bericht, der dann zur Anklageschrift wird gegenüber dem Beschuldigten. Und wir wissen ja, dass die Staatsanwälte in der Regel weisungsgebunden sind. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft sagt, ja, ich habe von oben einen Wink, ich darf da gar nicht ermitteln, sind Sie dann gehindert, da weiterzumachen? So passiert das nicht. So passiert es also, nicht. So, ja, das wäre. In der Wirtschaftskriminalität kennen wir. Ja, aber es, Sie kriegen das so, kriegen Sie das nicht. Das wird so nicht durchgesteckt. Also das Problem ist, ich sage Ihnen gerne mal ein Beispiel. Ich habe in jungen Jahren, da war ich so um die 30, bei der ersten Parteispendenaffäre ermittelt. Damals noch mit dem legendären Klaus Förster, der die Fahndungsstelle in Bonn, damals St. Augustin, geleitet hat. Und das Problem ist immer, dass die Staatsanwälte berichten müssen und die müssen in die Politik berichten. Das heißt, wenn sie jetzt unterwegs sind und gegen eine Partei ermitteln oder ja, oder im Umfeld einer Partei dann bei Betrieben ermitteln, die gespendet haben, dann ist die Problematik die, dass Staatsanwälte nach oben ermitteln und dann eben Ermittlungsschritte im Vorfeld bekannt werden. Das war ein großes Beispiel dafür, gibt es, als Helmut Kohl durchsucht werden sollte. Damals, als er Spender nicht nennen wollte. Und das irgendwann durchgesickert war, sogar in die Medien durchgesickert ist. Und dann beispielsweise ein Staatsanwalt auf die Durchsuchung verzichtet hat. Was ich für falsch halte. Weil alleine die Tatsache, das durchsucht worden wäre, hätte gezeigt, hier wird niemand ungleich behandelt. Es gibt ja eine Debatte in der Bundesrepublik, muss man darauf aufmerksam machen, die meisten wissen das aber auch, endlich den Staatsanwälten so eine Art Richterfunktion, so eine Art Untersuchungsrichterfunktion zu geben, dass sie eben nicht von der Politik gesteuert werden, sondern unabhängig sind, wie normale Richter auch. Dass ihnen keiner sagen kann, wo sie zu ermitteln haben, wie sie zu ermitteln haben und so weiter. Finden Sie das sinnvoll, so eine Aktion, also die Unabhängigkeit der Staatsanwälte zu fordern? Das werden alle Ermittler begrüßen, das ist logisch. Ich finde, dass diese Weisungsbefugnis weggehört. Das ist natürlich kompliziert. Wir haben bei uns im Grundgesetz die Unabhängigkeit der Richter. Ob die aber wirklich auch unabhängig sind, ist auch so ein Thema. Kann man auch drüber streiten. Aber formal sind sie ziemlich frei. Und wenn sie mutig sind, können sie davon auch Gebrauch machen. Dann können sie was bewegen. Ein Staatsanwalt hat es da durch die Weisungsbefugnis ungleich schwerer. Und es gibt viele Beispiele, dass Staatsanwälte tatsächlich dann gedeckelt wurden, versetzt wurden, umgesetzt wurden. Auch das, da gibt es Beispiele für. Ich denke, den Weg würde ich sofort mit Ihnen gehen, dass wir da das vielleicht sowas wie in Frankreich oder so einführen soll. Ja, der Werdegang ist aber damit ja noch nicht zu Ende, dass man dann sagt, ich bewerbe mich mal jetzt bei der Steuerfahndung, denn soweit ich es mitgekriegt habe, ist das ja ein unglaublicher, umfangreicher Apparat, wo man dann allein, wie Sie schreiben, ein paar hundert Gesetze erstmal kennen muss, ein paar tausend Vorschriften beachten muss. Wie geht das denn? Ist das alles Learning by Doing oder gibt es auch Seminare und Kurse? Glocken, Leute, hört gleich auf, dann hören wir wieder böse. Wenn Sie doch mal mehr nach hier zum Nachbarn, ja, dann verstehen wir auch. Ja? Okay. Also das. Wie kommt man da rein in dieses unglaubliche, in diese Fülle von Gesetzen? Das ist ja ein Gestrüpp, das erinnert an Kafka. Das ist schon so. Also das deutsche Steuerrecht ist berühmt dafür, das Komplizierteste auf der Welt zu sein. Was, warum sich das so entwickelt hat, weiß ich nicht. Aber es hat sich so entwickelt und es ist hochkompliziert. Und letztendlich bleibt, also für mich gesprochen, würde ich nicht sagen, ich bin heute Steuerberater, dass ich das gesamte Spektrum überblicke. Wer das ernsthaft behauptet, also da muss man vorsichtig sein. Man muss sich spezialisieren. Das ist, das haben wir als Finanzbeamte auch gemacht. Wir haben im Prinzip im Bereich der Steuerfahndung uns auf dieses Segment spezialisiert und sind dann jeweils am Fall gewachsen. Das heißt, wenn Sie dann einen Fall hatten mit irgendeiner speziellen, in einer speziellen Branche, dann mussten Sie sich eben mit der Branche vertraut machen, mit Kollegen innerhalb der Finanzverwaltung sprechen, die für diese Branche gut ausgebildet waren, um auf diese Art und Weise überhaupt der Dinge oder der Lage Herr zu werden. Das Steuerrecht ist so kompliziert und das wird ja auch allenthalben mitgeteilt. Da wird über Jahrzehnte Politik mitgemacht. Da werden Lobbys bedient. Da werden deswegen, da wird eine Sondervorschrift für Familien gemacht. Dann wird eine Sondervorschrift für Unternehmen A gemacht. Dann wird, als letztes die Mehrwertsteuergerechtigkeit. Ja, oft in der Regel sagt man, die Kompliziertheit ist ja eine Garantie dafür, dass jede Gruppe oder jede Bedürfnisgruppe Gerechtigkeit widerfahren soll. Und das würde die Sache so kompliziert machen. Ich kann aber nicht erkennen, wo hier Steuergerechtigkeit bei uns besteht. Also ist dieses Argument jedenfalls ein bisschen dürftig. Aus meiner Sicht, ja. Naja, Steuergerechtigkeit läuft so wie bei anderen Gesetzen auch. Lobbys drücken das durch. Das ist doch so. Ich meine, das ist meine Feststellung. Also die Bierdeckeltheorie teilen Sie nicht, dass man das alles so reduzieren kann. Ich bin demnächst eingeladen, um das mit dem Kirchhoff zu diskutieren. Die ist ja nicht vom Tisch. Aber glauben Sie ernsthaft, Herr Professor See, dass sich die steuerberatenden Berufe, die Wirtschaftsprüfer, dieses nehmen lassen werden, diese Lobby, dass die denn, dass am Schluss wir eine Steuererklärung alles selber machen können, daran glaube ich nicht. Und ja, das ist die Frage der Durchsetzbarkeit, aber die andere Frage, könnte man es einigermaßen gerecht hinkriegen und so einfach machen, dass jeder seinen Steuerzettel da versteht? Man könnte das wahrscheinlich, indem man alles abschafft, was an Subventionen da drinsteckt, an Extras drinsteckt, und dann könnte man das erheblich vereinfachen. Das glaube ich schon. Aber um ein Beispiel zu nennen, die Kraftfahrzeugsteuer, die gibt es immer noch. Die war 1967, als ich in die Verwaltung eingetreten bin, hat man darüber nachgedacht, die abzuschaffen und mit ein paar Pfennig aufs Benzin umzulegen und den Verwaltungsaufwand, jedes Auto einzeln zu besteuern, wegzunehmen. Und wir haben jetzt 2011 und die Diskussion ist immer noch die gleiche. Und so ist das mit fast allen Steuerreformen, die ich erlebt habe. Da ist immer wieder was Neues reingekommen, aber nicht um zu vereinfachen, sondern im Endeffekt ist es komplizierter geworden. Und dann kommt in diesem Zusammenhang bei mir immer noch eine Frage auf. Man hat ja Gegner. Das heißt, die da die Steuer hinterziehen, die verfügen oft über so viel Geld, dass sie sich auch die besten Steuerberater und die Fachleute kaufen können. Und wie kommt es dann zu einer Waffengleichheit? Wo ist sozusagen Ihr Vorteil, wenn Sie sich denen gegenüber sehen? Denn die sind ja nun mit allen Wassern gewaschen. Ich selbst habe da schon Einblicke nehmen können. Die machen wirklich Schulungen und Lehrgänge. Gibt es bestimmte Anwaltskanzleien, die schulen Spezialisten für ganz spezielle Steuertricks und Steuerkniffe. Da war ich mal selbst dabei. Das ist so hoch komplex und so raffiniert alles aufgezogen und pädagogisch so gut gemacht. Da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich jeder Steuerfahnder, müsste sowas durchmachen. Dann würde er in so eine Art Waffengleichheit kommen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Spezialisten, die zum Beispiel in dem Fall, wo ich dabei war, über die Möglichkeiten Exportsteuer nach Lateinamerika zu sparen, ne? Da gibt es ja so bestimmte Regeln, die haben das so fein ausgetüftelt, dass man also wirklich als selbst nicht ganz unbedarfter Zuhörer gedacht hat, wer soll das noch nachvollziehen? Und die haben das wirklich aus dem FF, aus dem Ärmel geschüttelt, was da an Wissen war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sozusagen mit so einem konfrontiert, ganz spontan zurückschießen können, wie das eben im Duell der Fall ist. Also unser Vorteil, der lag eigentlich darin, unser Vorteil lag darin, dass wir mit Durchsuchungsbeschlüssen durchsuchen konnten. Und da wir wenig Leute in Deutschland sind, sind wir auch in der Regel unterschätzt worden. Und es ist auch unterschätzt worden, dass eine Steuerfahndungsprüfung zum Beispiel bei einer Großbank landen kann. Es ist sicher auch unterschätzt worden, dass Steuerfahnder bei einer Parteibüros durchsuchen oder bei Wirtschaftsprüfern. Und unser Vorteil lag darin, dass wir in der Tat in Büros kamen oder an Tresore kamen, wo die Gegenseite, die Sie geschildert haben, nicht mitrechnen konnte, dass da je ein Steuerfahnder aufschlägt und da sich umtut. Ich habe da eine Geschichte im Buch geschrieben, da wird immer drüber gelächelt, wenn ich die im Rundfunk mal erzähle. Da habe ich an einem Schreibtisch gesessen und habe eine Glatte vor mir gehabt und da war tatsächlich farblich abgestimmt fürs Finanzamt, für mich. Und da könnte man jetzt sagen, so dumm kann doch kein Mensch sein. Aber Fakt ist, kein Mensch rechnet damit, dass am eigenen Schreibtisch mal ein Steuerfahnder Platz nimmt und da ins Eingemachte guckt. Und das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie bei einem Bankvorstand einen Schreibtisch sich angucken können, dann sind Sie an einem Platz, wo der niemals mit rechnet, dass da ein Fahnder oder ein Finanzbeamter sich umtut. Und das war im Prinzip, wenn Sie von Waffengleichheit reden, unser Vorteil, dass wir gelegentlich an Plätze kamen, wo wir sicher nicht hingehört haben nach Auffassung der Leute, aber wo wir aufgrund der Gesetzeslage mit einem Durchsuchungsbeschluss hinkamen. Und es uns gelungen ist, eben die Sache so unter dem Deckel zu halten, dass noch ein Überraschungseffekt da war. Denn das ist auch gelegentlich ein Problem. So ganz nebenbei kann man sagen, die Privatisierung von irgendwelchen Kontrollsachen, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wäre damit sozusagen nicht mit dieser Waffe ausgestattet, dass sie eine Vollmacht vom Staat hätten. Also eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ne? Die haben ja auch die Möglichkeit, Bücher zu prüfen und Fehler zu entdecken und die zu korrigieren. Wenn die privatisiert sind, haben sie ja diese staatliche Vollmacht nicht. Die Frage ist dann eben, soll man den Wirtschaftsprüfung überhaupt Privaten überlassen? Wir sehen ja auch an den Ratingagenturen, was die für eine Macht haben und was die eigentlich unter privatwirtschaftlichem Gesichtspunkt gegenüber dem Staat anrichten können. Die können inzwischen ganze Staaten ruinieren, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach eine Abstufung vornehmen. Wobei niemand überprüfen kann, vielleicht können Sie es mal sagen, worauf können die das denn stützen, wenn sie gar nicht das volle Material und die Übersicht und die Einsicht haben. Die haben doch wahrscheinlich da politische Ziele und nicht irgendwelche objektiven Maßstäbe. Also ich habe zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften so meine eigene Auffassung, das ist aber meine ganz persönliche. Mir ist aufgefallen, dass, nehmen Sie die Skandale, Korruption, Siemens, nehmen Sie VW, was da passiert ist, in allen Fällen sind die Dinge nicht durch die Wirtschaftsprüfer, aber auch nicht durch die Prüfung der Finanzverwaltung hochgekommen. Sodass ich da eine Meinung zu habe, das heißt, ich glaube, dass Wirtschaftsprüfung viel absegnet und da eigentlich nur mehr oder weniger so einen Charakter hat, da werden Haken gesetzt, für viel Geld natürlich, und da wird irgendwelchen Auflagen Genüge getan. Die gleiche Meinung habe ich im Übrigen, wenn die Finanzverwaltung sich glaubt, eine Großbank mit 4 Prüfern zu prüfen, wo auf der Gegenseite hunderte Menschen gearbeitet haben, um dieses Werk, Zahlenwerk einer solchen Bilanz aufzustellen. Ich habe des Öfteren jetzt schon gehört, dass bei den meisten Bilanzen dieser großen Konzerne nur eins stimmt und das sei das Datum, was oben drüber steht. Und das sagen aber namhafte Wirtschaftswissenschaftler und ohne, dass die je eine Klage oder irgendwas befürchten müssen. Das wird öffentlich gesagt in Seminaren und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und das ist auch mittlerweile meine Meinung, dass da versucht wird, vielleicht einer Wahrheit nahe zu kommen. Aber dass da wirklich noch jemand wirklich durchblickt, das halte ich für unwahrscheinlich. In den 70er Jahren war ich mit einem jungen Mann befreundet, der war in der Bank in der Bilanzbuchhaltung. Und wenn der gefragt worden ist, was er von Beruf ist, hat er gesagt, Friseur. Ja, Friseur die Bilanz. Ne? Ja. Und das hat mich auch sehr sensibilisiert für dieses ganze Problem. Denn das hat uns sehr beeindruckt, dass man so locker natürlich auch in der Öffentlichkeit solche Vergleiche macht. Ja? Und das hat ja gezeigt, damals war das noch kein echtes Thema. Heute würde der wahrscheinlich von seiner Firma ganz schön zurückgepfiffen, wenn er sowas sagt. Damals hat man noch drüber gelacht, weil das noch überhaupt nicht in der Gesellschaft verankert war, diese Empfindlichkeit, dass eben die großen Steuerhinterzieher möglicherweise doch schuld sind an vielen sozialen Problemen, an Krisen und so weiter, die wir früher weggesteckt haben, weil wir gesagt haben, ein paar Steuerhinterzieher, was bringt es schon bei diesen gigantischen Summen, um die es geht, sind das ja nur Promille. Und das kann ja keine Auswirkung haben. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist die Auswirkung der Steuerhinterziehung? Wie hoch könnte man die Dunkelziffer schätzen? Welche Beträge könnten da innerhalb der Bundesrepublik sozusagen unerkannt verschwinden? Haben Sie da so über ja, die Steuergewerkschaft sagt ja manchmal was dazu. Ja, die sagen auch was dazu. Es gibt auch Professoren, die was dazu sagen. Ja. Ich höre da viele Zahlen. Ich würde ganz vorsichtig sagen, ein paar hundert Milliarden sind das schon. Und das ist eine gewagte Zahl, weil ich weiß sehr wohl, dass eine Milliarde 1.000 Millionen sind, das weiß ich. Also da können Sie von ausgehen. Und diese Zahlen, die da genannt werden, wenn da steht zwischen 100, 200, 300 Milliarden, die nehme ich zur Kenntnis. Wenn ich da jetzt eine Zahl dazu setze, ist das genauso eine Spekulation. Aber ich würde sagen, in dem dreistelligen Milliardenbereich bewegen wir uns durchaus. In Deutschland? In Deutschland. In Deutschland. In Deutschland. Oh ja. Wenn man 1.000 Zumwinkels nimmt, der hatte jeweils 1 Million, das wäre dann schon die erste Milliarde. Ja. Ne? Ja. Also da kommt man ganz schnell hoch. Es gibt mehr als 1.000 Zumwinkels. Ja, nun eine Million Hinterziehung, die erleben Sie öfter. Sie erleben auch mehrere Millionen Hinterziehung. Das haben wir des Öfteren erlebt. Eine Einzelhinterziehung von 200 Millionen ist auch nicht selten. Das haben wir auch schon erlebt, die auch dann ohne Folgen bleiben, weil meistens solche Beträge aufgezeigt werden, kurz vor der Entdeckung und es sind dann große Betriebe und die machen dann eine Nachmeldung und dann sind das eben Nachmeldungen in dieser Größenordnung. Da werden Zinsen bezahlt, aber keine Strafen, weil meist dann eine Selbstanzeige kommt. Da kann man nur über die Selbstanzeige auch an sich diskutieren, wenn die nutzt. Ein Punkt, der mich auch und glaube ich alle interessiert, es gibt ja nicht nur die Steuerstraftaten, die Sie sozusagen verfolgen, Sie stoßen ja wahrscheinlich bei der Durchsuchung solcher Buchhaltungen auch auf Straftaten, die nicht jetzt direkt mit Steuern zu tun haben. Schalten Sie einfach nur die Wirtschaftskriminalität oder den Zoll oder sonst wie ein oder wie geht das? Also alles, was Sie finden und was nichts mit... Also es gibt eine Kriminalität, die geht mit Steuer Hand in Hand. Seien mal ein Beispiel, Urkundenfälschung. Ja. Also um das eine oder andere zu buxieren bei der Steuer, müssen Sie Belege verfälschen, das ist dann eine Urkundenfälschung. Das ist auch eine Straftat, die kann insoweit dann mit erledigt werden. Aber es gibt durchaus Straftaten wie Untreue gegenüber Gesellschaftern, die dabei mit aufgedeckt werden. Und wenn wir so etwas haben, dann nennt man das einen Zufallsfund bei einer Durchsuchung. Und dann werden die Ermittlungsbehörden, die das zu bearbeiten haben, zugeschaltet. Ah ja. Und da gibt es keinen Kompetenzstreit oder sowas? Da gibt's in der Regel keinen Kompetenzstreit. Mhm. Es gibt höchstens fehlende Ressourcen auf der Seite, die ermitteln sollen. Und dass dann nicht immer gleich jemand parat ist. Sowas gibt's schon. Wie ist das mit dem Sektor, der ja mit der Steuer auch übereinander liegt, nämlich Geldwäsche. Das heißt also, da gibt es ja jetzt auch wieder eine neue Gesetzgebungsinitiative, die demnächst stattfinden wird. Da wird natürlich unter dem Vorwand, dass es nicht gegen die Banken ginge und gegen die Versicherungen, sondern zur Verhinderung des Terrorismus, wird jetzt sozusagen ein Geldwäschegesetz modernisiert. Ich bin da selbst zu einem Hearing eingeladen nach Berlin und habe also wirklich unglaubliche Schwierigkeiten, abzugrenzen zwischen diesen Straftaten, ja, die Terrorismusplanung und Geldwäsche. Da sind Drogengelder gemeint oder sonst was, aber auch vielleicht hinterzogene Steuergelder. Da frage ich mich dann, wie kann, wenn der Steuerfahnder vielleicht das nicht mal unterscheiden kann, ein Bankangestellter unterscheiden zwischen hinterzogenen Steuergeldern, die da eingezahlt werden, und Drogengeldern, die da einbezahlt werden. Das kann man doch nicht unterscheiden. Dem Geld sieht man es doch nicht an. Wie kann denn dann eine Bank in die Funktion einer Art Polizei treten und sagen, wir können hier die Geldwäsche verhindern, indem wir das unterscheiden? Die können das doch gar nicht. Das kann man nicht. Also das Problem ist, dass man bei Geldwäsche eigentlich nur hoffen kann, dass von Seiten von Banken Hinweise kommen, wenn unklare Geldflüsse da sind. Aber so wie heute Geld läuft, es gibt Zahlungssysteme, da können Sie speziell in den Orient Zahlungen veranlassen auf Zuruf, dass in Beirut Gelder ausgezahlt werden und Sie hier das Geschäft in Frankfurt mit einem besprechen, da wird überhaupt keine Bank mehr zwischengeschaltet. Also es gibt da hochkomplizierte Dinge und im Bereich Geldwäsche versuchen unsere Kollegen vom Zoll nach wie vor beispielsweise zu prüfen, Länder wie Luxemburg gehört meines Wissens zur EU, ne? Und hat ein ganz interessantes Bankensystem und da ist nach wie vor viel Geld versteckt und nach wie vor, das muss man sich mal überlegen, stehen meine Kollegen vom Zoll bei Wasserbillig an der Grenze mit dem Fernglas, weil die müssen nämlich gucken, ob einer von Trier auf die Autobahn fährt oder direkt über Luxemburg kommt, und deswegen stehen die mit dem Fernglas da, weil die holen die dann raus, die zu bestimmten Zeiten, da haben die so ihre Erfahrungswerte, von Luxemburg kommen, und die haben immer noch unglaublich viele Treffer, und das Ganze läuft unter Geldwäschekontrolle. Das heißt, da wird ein Auto angehalten und wird gefragt, haben Sie Beträge über eine gewisse Grenze dabei, wollen Sie die anmelden, und dann gucken die mal nach, und was die Leute dann eben falsch machen, selbst wenn sie das Geld deklarieren, sie nehmen sich tatsächlich ihre Bankbelege aus Luxemburg mit ins Auto, wenn sie rüberfahren, und weil sonst könnte der Zoll gar nichts machen, aber jetzt guckt er nach und findet im unter der Fußmatte oder in der Unterhose oder so ein Bankbeleg, und das ist der Bankbeleg, den die Leute von ihrem Konto in Luxemburg mitnehmen. Fragen Sie mich nicht warum, vielleicht deutsche Gründlichkeit, keine Ahnung. Man könnte, Beispiel, wie man das verhindern kann, man bringt einen Briefumschlag von zu Hause mit, kauft in Luxemburg eine Briefmarke, stoppt den da rein und schickt ihn mit der Post über die Grenze und fährt so mit dem Auto rüber. Aber was die Leute veranlasst, ihre... Also man kann hier was lernen, falls man... Was die Leute, das haben meine Kollegen vom Zoll auch heute noch, mit großem Fragezeichen, mit großen leuchtenden Augen stehen die da und sagen, interessant, alle wissen es, da gibt es Fernsehsendungen drüber, ja, ja. Aber täglich fahren die da rein in diese Falle. Aber das ist schon spannend, und das aber zum Thema Geldwäsche. Ich denke, und das zeigen ja jetzt so Sachen auch wieder, wie Gaddafis Gelder. Die sind zum Teil hier bei uns geparkt auf den Banken. Und die wissen alle, wo das ist, denn sie haben ja gesagt, sofort, als der aus der Macht kam, sperren wir die oder nicht. Also müssen sie auch wissen, wo sie sind. Ja? Das heißt also, hier kriegen wir ja auch was vorgemacht. Ne? Ja, das war schon immer so. Ich habe gelegentlich geschimpft auf die Steueroasen. Ne? So habe dann so gesagt, da fahren Leute. Früher gab es Tafelpapiere, weiß nicht, wer die noch kennt von Ihnen. Die sind prima, ja. Das sind so Coupons, das heißt, da kauft man also von irgendeinem Unternehmen ein Zertifikat, da ist ein Coupon dran. Und für den Coupon kriegt man dann an der Bank Geld. Früher, als es dann noch keine Zinsabschlagsteuer gab, konnte man mit denen, die haben die Banken auch angeboten, auch im Steuerfahnder. Ich habe mal irgendwann ein Sparbuch, was frei war, und haben die gesagt, wollen Sie nicht Tafelpapiere machen? Also ganz normal in meiner Bank in Bad Homburg. Mhm. Der wusste zwar, dass ich beim Finanzamt arbeite, aber jetzt nicht sonderlich interessiert. Also man konnte das hier machen, und dann gab es sehr viele Leute, die fuhren nach Holland über die Grenze, da waren Zahlstellen, da konnte man seine Coupons einlösen. Und dann habe ich natürlich als Steuerfahnder auf die Holländer geschimpft und habe gesagt, da kann man mal sehen, diese Holländer, ne, machen da so Geschäfte. Bis mir dann ein Holländer gesagt hat, ja, hast du schon mal in Deutschland geguckt, da kommen die Holländer und machen das Gleiche wie bei uns. Also das zur Steueroase. Ich will damit eigentlich nur sagen, wir haben ein Bankproblem. Das ist das Problem. Ja, ja. Ja, wir am kommenden Samstag, alle sind eingeladen, gibt es ja eine Bankendemo hier auch in Frankfurt vor der EZB in Bezug auf diese Geschichten, die wir jetzt auch in London erleben. Das breitet sich aus, ich hoffe, über ganz Europa. Und dass dann endlich mal die Macht der Banken gestutzt wird und mehr Kontrolle, stärkere Kontrolle unterworfen wird. Denn die machen inzwischen wirklich wie die früheren Feudalstaaten, was sie wollen. Ja, die haben überhaupt keine Bremse mehr. Die können sich praktisch bewegen, als wären sie selbst die Gesetze. Nicht? Das Gesetz bin ich, sagen die. Ein wichtiger Punkt, der scheint mir der zu sein, dass man auch Unterschiede macht. Also zum Beispiel gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die besonders anfällig sind. Es gibt bestimmte Branchen, die zumindest als besonders anfällig gelten, wie die Baubranche und so weiter. Da würde mich interessieren, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also so Spezifika, Ärzte, Anwälte, diese Berufsgruppen, das ergibt sich, soweit ich sehe, auch aus Ihrem Buch, dass da dieser ja, Berufsstand des Arztes in großer Versuchung ist, nicht nur Steuer zu hinterziehen, sondern auch andere betrügerische Methoden anzuwenden. Kann man das so spezifizieren oder kann man generalisieren und sagen, jeder, der kann, macht's auch? Ja. Irgendwo ja. Es gibt doch eine Erleichterung. Ne? Ja, aber es gibt natürlich leichtere Möglichkeiten innerhalb verschiedener Berufsgruppen. Ich sag mal, generell, wer mit Bargeld hantiert, da ist die Versuchung groß. Die große Gruppe Gaststätten. Ne? Mhm. Da waren unsere, wir haben ja eine Betriebsprüfung draußen, die normalerweise so Buchhaltungen prüft. Und die versuchen dann nachzurechnen, wenn einer so und so viel Bier einkauft, wie kann man das kalkulieren, was bedeutet das im Verkauf, wie viele Steuern fallen da an. Lassen wir die mal beiseite, aber wenn jemand mit Bargeld hantiert, also eine Gaststätte abends, dass der natürlich leicht, wenn er seine Zahl einträgt, was er heute eingenommen hat, ohne Zeugen, der hat natürlich ein paar Vorteile. Es gab aber durchaus auch Berufsgruppen, nehmen wir mal die Ärzte. Wir haben eine Zeit lang große Probleme damit gehabt, weil teilweise Ärzte in ihrer Patientenkartei die Honorare notiert hatten, um zu sagen, also in die Patientenkartei dürfte aber von der Finanzverwaltung nicht reingucken. Sind geschützt. Das sind geschützte Daten. Also solche Dinge hat es gegeben. Es hat eine Berufsgruppe gegeben. Natürlich spielen da auch Zufälligkeiten eine Rolle. In den 80er Jahren war der Goldpreis so hoch wie jetzt. Und dann hat man in einer Berufsgruppe bei den Zahnärzten und Dentallabors einen Fall gehabt in Kassel, den beschreibe ich da im Buch. Da musste einer eine Selbstanzeige machen, weil seine Ehefrau, die hatten also Trouble und die hat gesagt, so, ich zeig dich an bei der Steuer. Daraufhin hat er eine Selbstanzeige gemacht und hat im Prinzip aufgezeigt, wie die Geschäfte mit Altgold liefen. Das heißt, Altgold ist das, wenn wir eine Krone rausgemacht kriegen oder wenn die da schleifen und was da anfällt, dieses Ganze, was so Dentalschrott ist, aber werthaltig, ist natürlich in Jahren, wenn die Goldpreise hoch sind, ist das auch entsprechend höher werthaltig. Das heißt, wie wird mit solchen Dingen umgegangen, wo wird das hinverkauft, wer kauft das auf und wie viel Geld macht das aus? Und so eine Anzeige hat damals dazu geführt, dass wir in den 80er Jahren flächendeckend mehrere tausend Zahnärzte zum Beispiel beleuchtet haben und dabei festgestellt haben über diesen Einstieg beim Gold, dass das eine Berufsgruppe war, die lange Zeit dann auch durch die Medien ging, weil immer wieder Urteile kamen gegen Zahnärzte, was da alles passierte, dass da beispielsweise Gold, richtiges Gold angekauft wurde, um zu sagen, das wird in die Münder der Patienten verarbeitet und wurde dann als Betriebsausgaben angekauft, wurde gehortet. Da habe ich dann Beispiele da beschrieben, was das bedeutet, wenn ein Zahnarzt 30 Jahre jedes Jahr ein Kilo Gold kauft und dieses Kilo Gold hinlegt und dann am Ende seiner Karriere, der kauft sogar Zahngold und sagt dem Finanzbeamten, hier Zahngold, alles okay. Und das Zahngold kann man dann am Schluss umtauschen in Barrengold. Und wenn sie dann plötzlich 30 Kilo Gold haben, bei den heutigen Goldpreisen, können sie sich ausrechnen, dass das um Millionen geht. Und diese Sachen, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine besondere Berufsgruppe ist, die da ins Visier geraten ist, aber es gibt durchaus die Berufsgruppe, zu der ich auch gehöre, die Steuerberater, Rechtsanwälte, die eigentlich nur Einnahmeüberschussrechnungen machen, keine Bilanzen und dann eben Honorare kriegen, das ist sehr schwer zu prüfen und nachzuvollziehen. Also es gibt da durchaus auch privilegierte Gruppen und wo die Gefahr besteht, dass man das vielleicht auch nutzt. Denkbar ist sowas. Also wir sind ja, das sieht man ja an diesem Blick hier, eher auf die Großen konzentriert. Wir sagen, die Kleinen stecken ja in einem System drin. Das nimmt sie mit in vielerlei Hinsicht, das ist ja nicht ein isolierter Vorgang, Steuern hinterziehen oder überhaupt Subventionsbetrug zu begehen, das ist ja ein integrales System. Man muss ja sehen, einerseits gehört dazu die richtige Gesetzgebung, da gehören die Gesetzeslücken dazu und so weiter, sodass man also gar nicht irgendwelche konkreten Schuldigen greifen kann, sondern nur den, der dann das alles ausnutzt, als Schuldigen verurteilen. Deswegen wollte ich Sie nochmal fragen, in Bezug auf die Schulddebatte. Da wird einerseits von Steuersündern, machen Sie selbst auch, gesprochen. Aber der Begriff der Sünde ist ja eigentlich ein mittelalterlicher Schuldbegriff, der heute im Rechtsstaat wenig zu suchen hat. Denn entweder man ist straffällig geworden oder nicht. Ob eine moralisch in Ordnung ist oder nicht, interessiert ja keinen Richter. Insofern müsste meines Erachtens eine Debatte eröffnet werden über die Frage, wo verlaufen eigentlich die Grenzen zur Strafe und nach welchen Maßstäben wird das bewertet? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, weil mich das immer wieder umtreibt, weil ich auch von Medien immer wieder gefragt werde, zum Beispiel bei Zumwinkel. Ja. Zumwinkel war so ein Fall, der die Menschen sehr erregt hat. Wir hinterfragen aber nicht, ich habe mal in England einen Vortrag über Steuermoral gehalten und habe dann so Personen wie Franz Beckenbauer oder unseren Formel-1-Weltmeister, den Schumacher, solche Leute, die mit der deutschen Flagge immer dann da rumhantieren, der ist heute wieder Sechster geworden, der bezeichnet sich, der fährt für Deutschland. Ja. Aber der zahlt keine Steuern in Deutschland. Das ist eben so eine Frage. Aber diskutieren Sie mal am Stammtisch mit jemandem und sagen, ja, was hältst du vom Beckenbauer oder Schumacher? Und dann sagt einer, auch wenn ich in der Lage wäre, würde ich es auch so machen. Ja, ja, genau. Und dann hast du ein echtes Problem. Und dann geht die Frage für mich los zum Winkel. Der wird jetzt erwischt. Und er zahlt seine Steuern nach, der zahlt seine Zinsen nach. Und jetzt sagt die breite Masse, der gehört jetzt ins Gefängnis. Bestrafen wir den 2 Jahre mit Bewährung oder setzen wir den wirklich ins Gefängnis? Müssen wir die Gesellschaft vor dem schützen? Und ich war mal 8 Jahre Schöffe hier in Frankfurt und dann fragt man sich so, welche Strafe ist da angemessen? Und ich bin früher als Ermittler der Meinung gewesen, ja, wenn man die gehören ins Gefängnis. Das war so mit junger Heißsporn habe ich das so gesehen. Heute bin ich einer etwas anderen Auffassung. Ich sage Ihnen auch gerne mal ein Beispiel. Ein jugoslawischer Arbeitnehmerverleiher hinterzieht 500.000 Steuern. Die Steuer kommt nie, die wird nicht bezahlt. Der wird dann auch bestraft. Gehört der ins Gefängnis, weil er die Steuern nicht bezahlt hat? Und was machen wir mit einem beispielsweise Boris Becker, der mit einer Wohnsitzproblematik Steuern hinterzieht, ist auch Strafrecht. Nehmen wir dem Geld ab, und ich bin heute der Meinung, solchen Leuten, da war die Triebfeder eindeutig Geld, denn die haben Geld. Und da würde ich heute sagen, der nützt uns nichts, wenn wir den jetzt 2 Jahre wegsperren, weil der ist auch nicht gefährlich in dem Sinne. Den würde ich bestrafen mit der doppelten oder der dreifachen Geldsumme als Strafsteuer. Ich stimme dem zu, nur dann frage ich mich, was ist die Gefährlichkeit eines notorischen Schwarzfahrers der Arbeitslosen? Ja, warum sitzt der? Ja, warum sitzt der? Das habe ich als Schöffe teilweise mitgekriegt, weil da die Gerichte irgendwann bei irgendeinem Punkt anfangen, hilflos zu werden und kleine Leute, die dann Mehrfachtäter sind, anfangen, hinter Gittern zu setzen. Aber das Strafrecht, das habe ich nicht gemacht, aber das ist hochkompliziert. Aber es gehört mit in die öffentliche Debatte. Das gehört in die Debatte. Aber ich will damit nur mal sagen, dass ich über viele Jahre Steuerfahndertätigkeit zu so einem Schluss gekommen bin, solche Straftäter muss man nicht unbedingt ins Gefängnis setzen, sondern da bin ich im Übrigen immer für die Medien ein schlechter Ansprechpartner, weil die wollen immer hören, 5 Jahre Gefängnis, 10 Jahre Gefängnis. Ich sage Ihnen aber gerne mal einen Beispielsfall, der steht auch hier im Buch, der steht in dem Buch als AAA GmbH. Fakt ist, das war die NTG in Gelnhausen. Die NTG in Gelnhausen war eine Gesellschaft, kleines, mittelständisches Unternehmen. Die haben Komponenten für die Atombombe für Pakistan gebaut. Die wussten das nicht. Die Leute, die das gebaut haben, wussten das nicht. Der Geschäftsführer hat das bugsiert mit einem Physiker. Dann haben die diese Sachen auch nach Pakistan geschickt. Das Ganze ist dann irgendwann aufgeplatzt und ist ruchbar geworden und gab auch eine Gerichtsverhandlung in Hanau. Und das war eine spannende Gerichtsverhandlung, weil bei der Gerichtsverhandlung ging es um Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und der Strafrahmen war minimal. Und dann, oh Wunder, plötzlich passierte Folgendes: Der Geschäftsführer wurde wegen Steuerhinterziehung zu 5 Jahren Gefängnis, ohne Bewährung natürlich, es geht ja nur bis 2 Jahre, verurteilt. Da stand ich also mit offenem Mund da und habe gedacht, boah, was hat denn der jetzt gemacht? Der hat doch auch nichts anderes gemacht, das haben wir doch schon öfter gehabt. Also der bekam 5 Jahre, weil man das andere nicht verurteilen konnte. Hat man da mal die volle Kraft gezeigt. Man kann nämlich wegen Steuerhinterziehung bis zu 10 Jahren bestraft werden. Also der Strafrahmen ist enorm. Die Strafandrohung ist ist nie so groß ausgeschöpft worden. Jetzt hat das Verfassungsgericht oder beziehungsweise das Bundesgerichtshof hat jetzt, BGH hat entschieden, also über 1 Million und hinterzogene Steuern kann und sollte keine Bewährung mehr geben. Also Zumwinkel hat da noch Glück gehabt. Ne? Ja, wir haben jetzt sozusagen eine Runde gemacht, die einführen sollte in die verschiedenen Probleme. Dabei haben wir ja nur ein paar ganz wenige ansprechen können. Das ist wahr, ja. Und jetzt würde ich vorschlagen, weil wir ja auch ein bisschen hier Bedarf haben zu diskutieren, Herrn Schmenger einzubeziehen, der ja auch eine große Rolle in diesem Zusammenhang spielt. Wir haben gerade erlebt, eine Anhörung im Hessischen Landtag, das war meines Erachtens wirklich haarsträubend, was da gelaufen ist. Herr Schmenger, vielleicht berichten Sie mal, denn Sie hatten ja das letzte Mal auf unserer Konferenz hier im Frühjahr auch ein Referat gehalten. Da haben wir übrigens auch einen Mitschnitt gemacht, der wurde dann ins Netz gestellt und da wurden Sie ja sogar jetzt noch in der Anzeige da überzogen. Also ich kann das gar nicht fassen. Wer zeigt Sie an jetzt? Wer ist das? Mein früherer Behördenleiter hat diesen Mitschnitt abgetippt, wobei ich den Mitschnitt selbst nie mir angehört habe, hat dann diesen Mitschnitt an die Staatsanwaltschaft geschickt, an den Untersuchungsausschuss hier in Wiesbaden sowie an die Steuerberaterkammer. Die Steuerberaterkammer hat mir als Kammermitglied dann diesen Schriftwechsel zur Kenntnis zugeleitet. So kam ich in die Situation, mit dieser Anzeige konfrontiert zu werden. Ich sehe das sehr gelassen. Ich vertrete die Auffassung, dass die Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangen muss. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran zu erfahren, was mit ihren Steuergeldern passiert. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich auf den Untersuchungsausschuss eingehe, weil das auch ganz wichtig ist für die Zuhörer, die vielleicht sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Ich habe mich an Roland Koch mit 4 Schreiben gewandt und habe Roland Koch sowie dem damaligen hessischen Finanzminister Karl-Heinz Weimar detailliert aufgezeigt, was in Hessen passiert. In der Folge hat der hessische Finanzminister AD Karl-Heinz Weimar zu den Liechtenstein-Fällen der SPD in Wiesbaden mitgeteilt, die Fälle würden an Mehrsteuern pro Fall 208 Euro an Mehrsteuern bringen. Ich habe das damals auch zur Kenntnis zugeleitet bekommen. Ich war zutiefst befremdet über so einen Unsinn, den ein amtierender Minister von sich gibt. Nur was Sie alle hier im Saal wissen müssen, mittlerweile erklärt sein Nachfolger Dr. Schäfer, dass nachdem die Bundesrepublik Daten von einem Datenklauer angekauft hat, alleine in Hessen über 3.500 Selbstanzeigen eingegangen sind und allein diese Selbstanzeigen mehr Steuern von knapp 4 Milliarden gebracht haben. Das steht doch diametral zu 208 Euro. Deshalb muss man das wirklich mal aufnehmen, dass man versteht, über was wir hier überhaupt reden. Zu meiner Person, ich wurde zum 01.01.2007 zwangspensioniert. Ich möchte das auch nicht jetzt zu detailliert ausführen. Im Vorfeld wurde ich psychiatrisiert. Es wurde ein nervenfachärztliches Gutachten über mich erstellt, obwohl ich von diesem Arzt nicht untersucht wurde. Es gab ein Gespräch, aber es fand keine Untersuchung statt. Ich habe danach die Zulassung beantragt als Steuerberater. Da müssen Sie wissen, dass nach dem Steuerberatergesetz die Kammer verpflichtet ist, zu prüfen, ob man überhaupt geistig und körperlich in der Lage ist, diesen nicht sehr einfachen Beruf auszuüben. Das heißt, ich musste auf Weisung der Steuerberaterkammer mich nachuntersuchen lassen. Die Kammer hat das Universitätsklinikum Frankfurt bestimmt, hat auch den Gutachter bestimmt, hat auch alles bestimmt, was während der Untersuchung da durchgeführt werden muss. Also ich bin dann da nach Frankfurt gefahren. Das kann ich jedem mal empfehlen, mal so geistig nachzuvollziehen. Und habe mich dieser Untersuchung gestellt. Mit dem Ergebnis, dass die Gutachter sehr irritiert waren, warum ich geisteskrank sein soll. Mit dem weiteren Ergebnis, dass ich die Zulassung als Steuerberater kam und ich habe dann in der Folge den Gutachter, der für das Land Hessen dieses Gutachten erstellt hat, angezeigt bei der Landesärztekammer. Der Gutachter ist zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt wegen vorsätzlicher Ausstellung eines falschen Gutachtens. Das hat aber alles bisher die Landesregierung nicht dazu bewegt, mich zu rehabilitieren. Das, was mir passiert ist, ist 3 weiteren Kollegen passiert. Und zwischenzeitlich gibt es in Hessen einen weiteren Untersuchungsausschuss, der sich mit der Thematik der Zwangspensionierung der Steuerfahnder beschäftigt. Und ich hatte Anfang September meine zweite Ladung, nachdem die erste aufgehoben werden musste. Man wollte mich mitternachts dann als Zeuge hören, aber das hat man dann doch irgendwo so nicht durchgeführt. Ich wurde über 12 Stunden als Zeuge gehört und ich verspreche mir davon nicht sehr viel, weil die Landesregierung an einer objektiven Aufklärung nicht interessiert ist. Ich habe schon im Dezember letzten Jahres eine Zivilklage eingereicht und über die Zivilklage werde ich die Wege gehen, die auch der Polizeibeamte Jochen Zahn gegangen ist, was ja Ursache ist für die Entfernung der Präsidentin des Landeskriminalamts, der Frau Thurau. Und das ist der einzige Weg, den uns als Demokraten letztendlich bleibt, das selbst in die Hand zu nehmen und alle rechtsstaatlichen Wege selbstständig dann durchzulaufen. Das zu meiner Person. Das ist bitte ich um Wortmeldungen. Ich hoffe, dass ich gerecht hier sein kann. Fangen wir mal hier gleich an. Ich gehe so ein bisschen hier rüber, damit ich den Überblick nicht habe. Bitte. Ja, ich finde es an einem Punkt spannend, was Sie als Steuerfahnder sozusagen da aufgedeckt haben, aber sozusagen einen Punkt vielleicht erklären und vielleicht sagen Sie mehr dazu, warum der Untersuchungsausschuss nicht funktionieren kann, also weil es da keine Opposition gibt, ob von CDU oder SPD und die Linke hat da keine Bedeutung. Dass man vielleicht mal erklären muss, was, wenn Sie sagen, die Zufallsfunde, die gehen sozusagen an eine andere Behörde, also wenn Steuerhinterziehung festgestellt wird. Ich behaupte oder versuchte das ja auch zu belegen, dass die Steuerhinterziehung eigentlich bei ganz vielen Unternehmen oder Parteien sozusagen nur ein sekundäres Phänomen ist. Das eigentliche Phänomen ist, Geld zu anonymisieren, das für andere Zwecke eingesetzt wird. Also zum Beispiel, um Regierungen zu kaufen, zum Beispiel bei Parteien, um Leute zu bestechen, bei Unternehmen, um Aufträge durch Schmiergelder zu erkaufen. Dieses Geld darf ja sozusagen in der Bilanz nicht auftauchen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, sondern es muss außerbilanzlich auftauchen und sozusagen in den Geschäftskreislauf einfließen. Bei Siemens war das der Fall, dass sozusagen Steuerhinterziehung ein sekundäres Phänomen war. Das eigentliche politische, extrem politische Phänomen war, dass sie Regierungen bestochen haben, Unternehmen bestochen haben. So, und jetzt zurück zum Untersuchungsausschuss. Und Gewerkschaften gegründet haben, hauseigene. Genau, hauseigene Gewerkschaften gegründet haben und so weiter. Alle benutzen den Weg der Banken. Die Banken sind sozusagen die Rattenlinie, also sozusagen dieser Politik. Sie, und deswegen ist es ein Witz, wenn die Banken die Geldwäsche kontrollieren sollen, weil die Banken sind selbst diejenigen, die Konten, Transferkonten eröffnen. Ich war selbst bei einer Luxemburger Bank über Bekannte und wollte wissen, ob ich ein Konto hier in Deutschland eröffnen kann, um Geld anonymisiert nach Luxemburg zu bringen. Und er sagte, ab 500.000 Euro Kinderspiel. Das wissen heute alle, ich meine, Sie wissen es erst recht, aber man muss nur im Internet nachgehen. Es ist bis heute null Problem, ab einer bestimmten Summe, völlig anonymisiert, über Banken, über deutsche Banken, über jede Bank. Transferkonten kennt jeder. Das sind Transferkonten, die sozusagen nur in dem Moment auftauchen, wo man das Geld rüber schafft, die verschwinden, dann wird es anonymisiert in Stiftungen etc. Deswegen meine Rückkehr zu Ihnen. Ich meine, wir hatten ja auch kurze Korrespondenz, wo ich sage, naja, der Untersuchungsausschuss kann gar nichts bringen, weil alle Parteien, also ob die Opposition oder die Regierung, sind in diesem System involviert, weil auch die SPD benutzt diese Linie. Auch die Geheimdienste benutzen, wenn der BND Geld im Ausland braucht, braucht er die Banken, um dieses Geld in Irak oder früher nach Portugal oder sonst wohin zu bringen. Alle sind auf dieses System angewiesen, alle werden dieses System schützen und deswegen kann der Untersuchungsausschuss nichts bringen. Meine Frage natürlich an Sie, sozusagen, ich meine, das, was ja wirklich der Knackpunkt wäre, was hinter dieser sekundären Steuerhinterziehung steckt, das wäre doch der politische Skandal, der tatsächlich auch in Wiesbaden ankommen würde. Warum sind Sie da so vorsichtig? Sie wissen 100% mehr. Willst du oder soll ich? Fang mal an. Ja, es ist so. Ich habe über diesen Ausschuss in diesem Buch 80 Seiten geschrieben. Unter der Überschrift Tatort Steuerfahndung. Auf diesen Seiten habe ich versucht aufzuzeigen, welche Hintergründe das haben mag. Aber ich habe nicht den Nerv zu sagen, das hat diese Hintergründe, sondern ich mache verschiedene Handlungsstränge auf. Ich will Ihnen gerne mal ein Beispiel sagen. Die Steuerfahndung Frankfurt hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft das eigene Finanzministerium und die Oberfinanzdirektion durchsucht. Da sagen heute die Staatsanwälte, wird man heute nicht mehr so machen, da wird man die Mainzer für nehmen aus einem anderen Bundesland. In dem Fall hat man die Frankfurter genommen. Ich war damals einer der Sachgebietsleiter in Frankfurt, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber es sind tatsächlich Kollegen von uns hin, haben also namhaften Ministerialbeamten die Schreibtische umgedreht. Und genau aus der Ecke ist jetzt die Attacke gekommen auf die Steuerfahndung Frankfurt. Die Akteure, die da handeln, sind eigentlich SPD-Leute. Das sind jetzt keine CDU-Leute. Das sind Ministerialbeamte, die man da gelassen hat. Politische Beamte. Es gibt auch eine Aussage von einer hohen Gewerkschaftsfunktionärin, die gesagt hat, was wundert ihr euch, wenn da irgendwann so ein Schuss aus dem Ministerium kommt auf die Steuerfahndung Frankfurt. Das ist einer der Handlungsstränge, die ich aufgezeigt habe. Es gibt Stimmen in den Medien, die sagen, ihr braucht euch nicht zu wundern, wenn ihr Parteizentralen mit durchsucht, dass ihr da in irgendeiner Form angegriffen werden könntet oder eine Großbank ins Visier nehmt. Sie werden mich nicht dazu bringen, dass ich hier sage, das sind die Hintergründe. Das sage ich natürlich nicht. Ich zeige solche Stränge auf und dann können sich die Menschen in den Blogs, die das rezensieren und alle ihre Gedanken machen, wie es wohl gewesen sein mag. Und sie können aber nicht hergehen und können sagen, da hat der Minister eine Anweisung gegeben an den Behördenleiter und daraufhin hat der Behördenleiter das gemacht. Das können Sie nicht beweisen. Und wenn Sie das nicht beweisen können, können Sie solche Dinge nicht schreiben. Sie können vermuten, können Sie viel, aber ich habe nur Fakten aufgezeigt, deswegen habe ich bis heute keine Klage. Und was jetzt den Ausschuss betrifft, warum ich der Meinung bin, dass ein Ausschuss ist ein Minderheitenrecht. Die Opposition hat das Recht, einen Untersuchungsausschuss zu bekommen. Ein Ausschuss ist ein hohes demokratisches Recht. Und wenn ich leider jetzt bei den Ausschüssen über die Jahre immer gesehen habe, die gehen aus wie das berühmte Hornberger Schießen, da schreibt dann die Mehrheit, da war nichts dran, und die Minderheit schreibt ein Minderheitenvotum, da war was dran. Zu befürchten ist, dass auch dieser Ausschuss so ausgeht. Aber in diesem Ausschuss steht, und das bitte ich zu bedenken, das Schicksal von vier Menschen, denen ich auch das Buch übrigens gewidmet habe, vier Menschen, die man für verrückt erklärt hat, die teilweise unter 40 Jahre alt sind, die, wissen Sie, was das bedeutet, wenn man stigmatisiert ist, wenn man verrückt ist in seinem Umfeld, normal dürfen sie kein Auto mehr fahren, die haben Kinder, die zur Schule gehen, nicht jeder hat den Nerv, damit so umzugehen wie der Rudi, aber auch der Rudi habe ich Zeiten erlebt, wo er unten war, bei all diesem Mobbing und nicht mehr so stark, wie er jetzt dasteht. Man darf auch nicht vergessen, wir haben Netzwerke gekriegt. Dazu kann ich auch BCC rechnen oder den Whistleblower-Preis. Damit haben wir Unterstützung bekommen. Wir haben auch Unterstützung von Bloggern. Ich wusste früher gar nicht, was ein Blog ist. Ne? Ich hätte es gerade falsch geschrieben. Aber diese Dinge, die haben uns natürlich gut getan. Wenn einer von uns alleine gewesen wäre, würde er hier nicht mehr sitzen. Ja, das Ganze hat nur funktioniert, weil wir Netzwerke hatten und Unterstützung hatten. Und wir machen, was geht, aber manches von dem, was Sie ansprechen, geht eben nicht. Dann würde man so eine Art Harakiri begehen. Also man kann nur Dinge soweit aufzeigen, wie das möglich ist. Und ich glaube, Sie machen auch nichts anderes. Das geht auf einer breiten Basis natürlich besser, wenn am nächsten Samstag, am 15. ein paar tausend Leute kämen, würden natürlich diese ganzen Verhältnisse sich etwas verschieben. Ja? Denn da wird geguckt, wenn das vier Kämpfer sind, die kann man immer noch besser isolieren, ja? Als eben so eine Riesenmasse, die sagt, hier muss was geändert werden. Ich denke also, dass es durchaus sinnvoll ist, auch die Straße zu mobilisieren. Es gibt ja so immer diese abfällige der Mob, ne? Aber eine Demokratie wie unsere, die gebrochen ist durch die Macht der Wirtschaft, die kann meines Erachtens überhaupt nicht wirksam werden, wenn nicht auch die Straße mitmacht. Die ist vielleicht nicht legitimiert, aber sind denn die Chefetagen legitimiert? Das fragt dann gar keiner. Also, Sie hatten sich... Ich wollte noch ganz kurz, ja, bitte? Ja. Noch ganz kurz auf die Frage noch einen Einwurf einbringen. Was viele hier im Raum auch wissen müssen, ist ja die Tatsache, die vielleicht der ein oder andere Steuerzahler so gar nicht für sich verinnerlicht hat. Als damals die Banken hier in Frankfurt durchsucht wurden, habe ich mich im ersten Reflex natürlich gefragt, ja, wo sind denn meine ganzen Kollegen aus der Konzernprüfung? Ich habe damit gerechnet, da kommen jetzt 20, 30 Mann, die so eine Bank prüfen. Und da waren das ja personell noch weniger wie wir in der Fahndung. Und der leitende Konzernprüfer, der wurde dann von der Commerzbank abgeworben. Dieser Mann, der über Jahre die Bank geprüft hat, wurde während der Ermittlungen Chef der Steuerabteilung. Was Sie auch wissen müssen, der heutige Finanzminister, der war zu dem Zeitpunkt, als wir damals gegen die Bank ermittelten, als Jurist bei dieser Bank beschäftigt. Diese Stränge kann man aufzeigen. Aber die Vorstellung, dass man hier dann auch die Beweismittel findet, die schriftliche Weisungen, gibt es keine schriftliche Weisungen. Das, so schlau sind die das schon. Funktioniert alles durch, man guckt sich an und der Untergebene weiß genau, was für seine Karriere wichtig ist. Und dann wird im vorauseilten Gehorsam, werden dann die Entscheidungen getroffen. Das ist aber das, was jeder für sich mitnehmen muss. Ich habe, als die Bankenkrise aufkam, das sehr interessant gefunden, dass die Banken sofort nach unserem Staat geschrien haben. Da haben sich die Banken an unseren Staat erinnert. In den Jahren zuvor haben alle Banken sich nur an ihre Rechte erinnert, aber nicht an ihre Pflichten. Sie haben alle durch die Bank weg hier die Gelder anonymisiert, ins Ausland transferiert. Da waren die Interessenslagen unseres Landes den Banken vollkommen egal. Und was mich natürlich auch etwas erzürnt, in dem Zeitpunkt, als die Bundesregierung damals schon diese ersten Hilfsschritte gegangen ist, haben die Banken schon wieder sich nur an ihre eigenen Rechte erinnert und schon wieder eigentlich alle Pflichten vernachlässigt. Was wir hier dringend brauchen, um das, was Sie als Grundfrage aufgezeigt haben, ist eine präventive Überprüfung der Banken hier am Bankenstandort Frankfurt. Und wenn wir weiter hier mit einer Finanzverwaltung die Banken prüfen wollen, wie das momentan personell passiert, dann sind das Lippenbekenntnisse und dann können Sie noch ein paar Stellen aufmachen. Dann werden die Banken weiter so agieren, wie sie in der Vergangenheit agiert haben und es wird sich leider nichts ändern. Das ist das, was wir aus den Bankenverfahren leider mitnehmen müssen. Unser Schlagwort als Verein ist kriminalpräventive Mitbestimmung. Das heißt, im Vorfeld schon sicherstellen, dass die Abläufe, die in der Bank tagtäglich stattfinden, dass die tatsächlich einer Überprüfung unterzogen werden, unabhängig der Leute, ob sie, sonst weiter nichts, ob sie im Rahmen des Gesetzes sich bewegen. Das würde erstmal genügen. Das wäre aber eine enorme Veränderung der gesamten Verhältnisse, denn die werden ja nicht mehr geprüft. Und wenn, dann höchstens mal durch einen Zufall, dass irgendwo was auffliegt. Ja, also, Herr Betzwieser. Eine sehr bekannte Affäre, die erwähnt wurde, das war die Spendenaffäre von Helmut Kohl. So, die meisten von uns hier im Raum werden schon mal etwas gespendet haben für eine gemeinnützige Organisation oder für eine Partei im Einzelfall. Und wer etwas spendet an eine gemeinnützige Organisation oder eine Partei, wird neben gewissen steuerlichen Aspekten ja den Hauptgrund haben, dieser Organisation im weiteren Sinne etwas Gutes zu tun. Und wenn dann hinterher durch eine Buchhaltungspanne im weiteren Sinne es so weit kommt, dass die betreffende Organisation das Doppelte der eingenommenen Spenden als Strafe zahlen muss, dann wäre Ihnen und mir als Spender doch eigentlich daran gelegen, Schaden von der Organisation zu nehmen, um mich zu erkennen zu geben. Was passiert? Die betreffenden Spender wollten absolut geheim gehalten werden. Also ist meine hundertprozentige Überzeugung, das waren keine Spenden, das waren Bestechungsgelder. Glaube ich, ja. Denn das, wer etwas einer solchen Organisation oder Partei Geld zukommen lässt, dann wird das aus dem Grund sein, um politischen Einfluss zu nehmen. Und unter dem Aspekt und nur unter diesem Aspekt ist es natürlich ganz logisch, dass diese Personen nicht identifiziert werden möchten. Nein, eine Frage an Rudolf Schmenger. Was hätten Sie denn damals bei der Konferenz nicht sagen dürfen oder nicht sagen sollen, dass Sie jetzt angezeigt werden, falls Sie es jetzt sagen dürfen? Also ich habe die Anzeige... Bisschen lauter. Ich habe die Anzeige, die habe ich dann gelesen. Ich würde das, was ich anlässlich der Jahreshauptversammlung gesagt habe, 1:1 heute wieder so sagen. Das Einzige, wo ich natürlich darum bitten würde, dass wenn Dinge ins Netz gestellt werden, dass man logischerweise die da ja auch in ihren Persönlichkeitsrechten tangiert werden, dass man denen vorab da nochmal eine Möglichkeit gibt. Wir haben das Problem, was viele Zuhörer vielleicht gar nicht so sehen. Wir haben das Amtsgeheimnis, haben das Dienstgeheimnis, haben das Steuergeheimnis und haben so viele Geheimnisse, dass wir eigentlich hier heute sitzen würden sagen, mein Name ist Schmenger, sein Name ist Wehrheim, aber wir dürfen eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja nicht im Sinne von dem, was man hier austauschen will, wo man auch die Öffentlichkeit mitnehmen muss, dass sich überhaupt was in der Sache bewegt. Ich kann nur die Bitte immer an diejenigen richten, die Dinge über mich dann publizieren, wie auch immer, dass man mir eine Möglichkeit gibt, da nochmal drüber zu gucken, weil es kann durchaus passieren, dass man mal unüberlegt das ein oder andere wirklich damals sagt, wo man sich außerhalb des Rahmens bewegen könnte. Aber hier, ich achte da schon drauf, da bin ich mir keine Schuld bewusst. Ja, da hinten. Ja, mein Name ist Lothar Reininger, ich bin von der Fraktion... Schön laut, damit wir um die Ecke auch was mitkriegen oder kommen hier vor. Mein Name ist Lothar Reininger, ich bin von der Fraktion Die Linke im Römern und hätte zwei Fragen. Die erste, ist der Druck, Steuern zu hinterziehen, hat er nachgelassen, nachdem jetzt in den letzten Jahren doch für die, gerade die Vermögenden, die Steuersquoten schon so abgesenkt wurden? Ich sage nur, Abgeltungssteuer 25%, also wenn die Frau Klatten ihre Milliarden einnimmt über BMW, dann zahlt sie nur 25% Steuern. Jeder weiß, was ein Arbeitnehmer verdient als Spitzensteuer. Oder die Veräußerung von Kapitalanteilen, die sogar steuerfrei ist. Die Körperschaftssteuer von ein paar 50% unter Helmut Kohl, das waren ja glückselige Zeiten, auf 15%. Ist da immer noch so ein Druck da, Steuern zu hinterziehen, weil das lohnt sich ja dann fast nicht mehr für einen normalen denkenden Menschen? Und die zweite Frage, im Römer höre ich oft das Argument Standortsicherung. Da geht es auch dann, wenn es ums Finanzamt geht, um Standortsicherung. Man muss Standortvorteile für die Banken schaffen und deswegen ist es hinderlich, wenn da zu viele Prüfer sind. Deswegen meine Frage, es geht nicht darum, dass da die letztendlich auch die Kommunen drunter leiden, wenn weniger Steuern eingenommen werden. Aber es wird unter dem Gesichtspunkt Standortfaktor gesprochen davon, dass es weniger Prüfer in einem Finanzamt gibt. Deswegen meine konkrete Frage, wie hat sich denn in den letzten 10 Jahren das Aufkommen an Prüfern, die speziell die Finanzindustrie in Frankfurt überprüfen, verändert? Ja, das Problem ist tatsächlich ein echtes Problem. Es gibt den Länderfinanzausgleich. Das heißt, es gibt Länder, die mehr erwirtschaften als andere, Steuern, mehr Steuern reinbringen als andere Länder, und die müssen dann die finanzschwachen Länder unterstützen. Wir haben nicht nur Griechenland, sondern auch. Ja, das gibt es auch hier noch zwischen uns. Intern. Ja, okay, lassen wir mal Griechenland. Ja, okay. Weil, also diese, es gibt drei Länder, die, sage ich jetzt mal, Überschüsse erwirtschaften, also richtige. Das ist Hessen, das ist Bayern und das ist Baden-Württemberg. Diese drei Länder müssen das, was sie haben, was sie erwirtschaften, weitergeben an den Osten, auch an Berlin, an den Norden. Jetzt passiert Folgendes: Wenn der hessische Finanzminister Personal einstellt, um meinetwegen mehr Betriebe zu prüfen, dann ist das, sind die Personalkosten beim Land Hessen, und das, was an mehr Steuern reinkommt, geht an die anderen Bundesländer. Und das nennt man diesen Finanzausgleich. Und das ist die wirkliche Krux, die auch dann in die Standortfrage reinspielt. Wir haben im Rahmen unserer Ermittlungen des Öfteren auch gehört, dass große Firmen vorstellig werden und sagen, wir können auch unseren Sitz in ein anderes Bundesland legen. Das sollte man wahrscheinlich schon ernst nehmen. Spricht das gegen den Föderalismus? Ja, tut es. Also ich hab als Lösungsweg für mich, aber ich kann ja nur über mein Metier sprechen, ich bin jetzt nicht der große Wirtschaftsfachmann, aber was Steuerfahndung betrifft, habe ich für mich folgenden Schluss draus gezogen: Eine Bundessteuerfahndung täte uns allen besser, wenn wir da gucken zu müssen auf irgendwelche Problematiken wie Standortproblematik, vielleicht eine Bundessteuerfahndung haben mit Außenstellen, die können dann hier in Frankfurt sein, auch nicht mehr die Problematik, was wir vorhin angesprochen haben, dass irgendein Finanzamtsbehördenleiter über die Fahndung bestimmen kann. All diese Dinge werden dann etwas anders geregelt. Ich glaube, eine Bundessteuerfahndung wäre der Königsweg. Und was den Finanzausgleich betrifft, da müssen wir durchaus drüber nachdenken. Der föderative Aufbau ist nicht immer glücklich. Deswegen hatte ich Griechenland erwähnt, denn dasselbe Problem wiederholt sich auf der EU-Ebene. Es gibt Zahler und es gibt eben Nichtzahler. Ja. Und da sagen natürlich viele, warum sollen wir zahlen? Da stellt sich aber die Frage, ob man ähnlich wie in der Familie, gibt es einen Verdiener, ja, und der gibt dann allen anderen auch was ab. Wenn man sich als große Gemeinschaft versteht, muss man meines Erachtens auch die, die nicht so hochentwickelt sind, mitnehmen und muss dafür auch Geld ausgeben. Das machen wir intern. Innerhalb Hessens gibt es den Ausgleich, einen kommunalen Finanzausgleich und so weiter. Es gibt auch einen Bund. Und das muss es auch in der EU geben. Es gibt sogar, wenn man das mal global betrachtet, einen globalen Finanzausgleich, denn wir finanzieren ja auch Dinge über die EU hinaus, Entwicklungshilfeprojekte etc. Wobei das sehr kontraproduktiv teilweise ist. Das bin ich voll dahinter, denn viele dieser Hilfen zerstören dort die Grundlagen der eigenen Entwicklung. Weil es falsch ist. Erlaub mir mal einen kurzen Zwischensatz da. Ich warne vor diesen Subventioniererei, vor der Subventioniererei, denn das zerstört intakte ökonomische, wenn auch einfache örtliche Strukturen. Und ich bin auch dagegen, dass man in Griechenland, künstlich, wie auch immer, auf einem Niveau erhalten möchte, was unserem entspricht. Ich denke, Griechenland ist von der Kultur und von der Tradition ein ganz anderes Land als wir und ist von daher, man kann es mit Gewalt industrialisieren, aber man wird eine ganz, der Schuss wird nach hinten rausgehen. Man sollte wirklich spezifisch auf das Land und auf die Regionen, auf die Kultur Rücksicht nehmen und nicht, Italien ist ein Beispiel auch, wie eine Industrialisierung daneben gehen kann, zum Beispiel, und Gesellschaften künstlich kaputt machen kann. Ja. Das war mein Einwurf. Okay, das war jetzt keine Frage, sondern erstmal nur ein Diskussionsbeitrag. Wer hat noch richtige Fragen, handfeste Fragen? Ja, was ist mit dem zweiten Teil der Frage? Also ob dieser Druck überhaupt noch da ist? Ja, vielleicht sollten wir die noch mitnehmen. Also der Druck ist, das ist meine Erfahrung, immer da. Wir haben eine Kapitalertragssteuer eingeführt von 15%. Die war noch unter Theo Weigel. die hat zur sofortigen Steuerflucht geführt. Das heißt, das zur Frage, ob die Prozente, wenn sie niedrig sind, sind sie immer noch zu hoch. So, also das, da bin ich fest von überzeugt. Der Druck ist immer da. Sie kommen dann, ja. Mhm. Herr Werham, ich habe Ihr Buch jetzt noch nicht gelesen, habe ich aber vor und ich finde es sehr interessant. Sie haben jetzt so die Situation geschildert, wie man sie selten so mitbekommt. Ich würde gerne wissen, wie sind die Lösungen? Eine haben Sie unter anderem genannt, soweit habe ich auch gedacht, dass man beispielsweise auf Bundesebene das ansetzt zum Überprüfen. Wie sieht es denn aus in Sachen Steuerrecht? Das ist vom durchschnittlichen Arbeitnehmer und überhaupt für die Bürger sehr kompliziert. Wo sehen Sie da einen Weg, das zu vereinfachen, um das natürlich auch überschaubarer und kontrollierbarer zu machen, auch für den einzelnen demokratisch gesinnten Bürger? Ich sag's mal vorsichtig. Seit 67 bin ich in der Finanzverwaltung. Seit 67 höre ich von diesen Vereinfachungen und bis heute hat es nicht funktioniert. Und ich glaube, das wäre verträumt, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt diese Möglichkeiten. Es gibt sie auch. Die Hoffnung soll man nicht aufgeben, aber ich bezweifle, dass wir in den nächsten, dass ich es erlebe, dass wir ein vereinfachtes Steuerrecht haben. So habe ich Sie auch soweit verstanden, aber wo sehen Sie denn den gangbaren Weg? Ich sehe Ansätze beispielsweise in einer Erhöhung. Kapitalerträge, das sind Zinsen. Wenn man bei sowas sehr hohe Freibeträge nimmt, um Otto-Normalverbraucher völlig aus der Versteuerung rauszunehmen und erst ab größeren Regionen da einsteigt. Dann aber richtig. Das wären Möglichkeiten, die ich sehe. Aber ob man die politisch umsetzt, das halte ich nicht für möglich. Machtfrage. Ja, bitte? Sie sagten vorhin, dass der Leiter von der Steuerprüfung, der bei der Commerzbank war, dann eben die Seite gewechselt hat und dann eben hat jetzt die Commerzbank betreut. Also mein Vater war auch in der Steuerverhandlung und er hat auch eigentlich oft erlebt, dass die Unternehmen, die er geprüft hat, ihm dann einen Job angeboten haben. Und soweit er das, und zwar hat das jetzt den Anschein erweckt, als sei das eben hochkorrupt, aber er meinte eben halt, dass das eben oftmals auch der Fall gewesen ist, weil die Firmen eben dachten, der blickt durch bei dieser ganzen Geschichte. Ja, ja. Und dann sind wir bei der nächsten Steuerprüfung auf der Seite, wo das eben halt nicht nur korrupt ist, sondern eben halt auch, dass es eben halt korrekt gemacht wird. Ja, also ich beziehe mich jetzt auf die Fälle der Realwirtschaft. Ja, da mag es vielleicht anders sein, aber jetzt weiß ich nicht, inwieweit das eben sich geändert hat. Ja, und oder ob das immer schon so war. Das würde ich mir. Würde ich Sie bitten, dass Sie das nochmal präzisieren. Ja, gerne. Also darf ich eine kleine Ergänzung machen? Denn kann man das nicht beheben, indem man einfach diese Steuerfahnder so gut bezahlt, dass sie gar keine Lust haben zu wechseln? Das natürlich. Da wäre ich immer dabei gewesen. Hier ist einfach Folgendes passiert. Das ist ein exzellenter Fachmann und wenn die Leute längere Jahre in so einer Bank eben prüfen, dann erkennt auch die Bank die Qualitäten eines solchen Menschen. Und da die Diskrepanz abzubauen, was der Staat zahlt und was eine Bank zahlen kann, das werden sie nicht hinkriegen. Und deswegen wird es in Einzelfällen, und das hat auch nichts mit Korruption zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass hier ein hochqualifizierter Fachmann für viel Geld abgeworben wird. Und zwar so ein Angebot kriegt, dass er nicht Nein sagen kann. Und das denke ich, wird sich auch nicht verhindern lassen. So hat jeder seine private Schmerzgrenze und sein Umfeld. Und ich weiß nicht, wenn sie mir genug geboten hätten, ob ich nicht auch zu der Commerzbank oder zur Deutschen Bank gegangen wäre. Nur was hätten die mit mir anfangen wollen? Vom Bankrecht verstehe ich wenig. Hätten mich als Sicherheitschef nehmen können. Oder so. Also ich habe so ein Angebot leider nicht gekriegt. Ich habe auch nicht grübeln müssen. Hätte aber vielleicht das auch gar nicht gemacht. Ja, gibt es keine Wortmeldung mehr? Das gibt's doch nicht. Da habe ich aber noch eine. Und zwar, wir haben ja jetzt im Augenblick wieder die Debatte, das liegt an einer Preisverleihung mit Frau Lichtinghagen. Eine Staatsanwältin, die den Zumwinkel damals verhaftet hat. Sie ist aus ihrem Amt als Staatsanwältin hinausgemobbt worden, also fast ein ähnliches Schicksal, wie Sie es erlitten haben. Sie ist zwar nicht für verrückt erklärt worden, aber ihr sind auch Dinge unterstellt worden, die waren aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Sie hätte Geld, Bußgelder an Leute verteilt, die das nicht hätten bekommen dürfen. Da muss ich mal sagen, unser Verein hat da bekommen und wir kriegen in der Regel überhaupt nichts von irgendwem. Das war die erste Staatsanwältin, die uns mal richtig voll bedient hat. Und da hatte sie schon, da waren noch die anderen Vorwürfe nicht im Spiel, da hatte sie schon den ersten Ärger, denn zwei ihrer Steuerfahnder, den einen kennen Sie sicher, das ist der Herr Kilmer, den hatten wir dann eingeladen zu unserer Jahreshauptversammlung. Er sollte über die Probleme der Steuerfahndung diskutieren. Hat er gemacht und wir haben ihm die Fahrtkosten erstattet. Dann wurde intern der Vorwurf erhoben, die würden auf der einen Seite Bußgelder verteilt an Vereine und die würden dann da referieren und würden sich die Bußgelder dadurch wieder zurückholen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie primitiv die Argumente sind, um solchen Leuten es schwer zu machen, an uns zum Beispiel auch mal eine ordentliche Spende bzw. Bußgeld zu überweisen. Das ist meines Erachtens etwas, wo man auch aufpassen muss, dass über diese Schiene Leute angreifbar werden. Ja? Das heißt also, die Bußgeldverteilung macht sie ja nicht alleine. Sind ja nur Empfehlungen. Das sind ja keine Bußgelder. Das sind die Auflagen, wenn Verfahren eingestellt werden. Ja, genau. Dann wird eingestellt gegen Zahlung eine Auflage an eine gemeinnützige Einrichtung. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch als Schöffe, war die, dass man darüber befunden hat und versucht hat, das in die Nähe der Straftat zu kriegen. Also nehmen wir mal an, ein Vergewaltiger, da wird nicht eingestellt, aber jemand, der im Verdacht stand, da irgendwas, da wird man versuchen, ein Frauenhaus als Einrichtung zu bedienen. Und bei der Frau Lichtinghagen, wenn die hier Geld zu BCC gegeben hat, dann ist das richtig, dann ist das auch machbar. Sie hat auch durchaus, was sie ja auch nicht wirklich ernsthaft jemand vorwerfen kann, eine Einrichtung wie eine Universität zu bedienen und eine nimmt, die sie kennt, wo ihre Tochter vielleicht studiert. Das haben alle hier gemacht, das haben alle Staatsanwälte, das haben auch alle Richter gemacht. Die haben einen Verein natürlich genommen, wenn sie keinen anderen hatten, den sie irgendwo kennen und von dem sie wissen, der arbeitet gut. Aber das ist ja der Vorwand. Ja, das ist ein Vorwand. Das hat sich auch, soviel ich weiß, ja nichts bestätigt daraus. Ist alles widerlegt. Aber es sind natürlich, ich hab die Geschichte Lichtinghagen, ohne mit ihr jetzt gesprochen zu haben und ohne sie näher zu kennen, ein bisschen so gesehen, es ist unglaublich viel Missgunst auch unter Kollegen unterwegs. Und wenn so jemand wie die Frau Lichtinghagen durch die Umstände, die hat also damals die Bad Liener CD ausgewertet und dann auch eine zweite bekommen, also die der Bundesnachrichtendienst angekauft hat. Und sie war hartnäckig. Ja, und da werden Leute vielleicht auch zu groß, Medien interessieren sich für sie und dann gibt es Missgunst in den eigenen Reihen. Und ich denke, da irgendwo ist auch der Grund zu suchen, warum sie da in den eigenen Reihen angegriffen wurde. Und eins ist auch klar, wer viel arbeitet, der bietet auch immer mal Fläche für irgendwelche Ansätze und Angriffe. Und eins habe ich auch gesehen, selbst wenn sie zu Unrecht gemobbt werden, das habe ich im Kollegenkreis gesehen, diese Leute, die man angreift, die man versucht fertig zu machen, die verschlechtern sich tatsächlich in der Leistung. Die kriegen tatsächlich Probleme und dann wird es auch leicht, die irgendwo in eine Ecke zu schieben, wo es negativ wird. Und das wird der Frau Lichtinghagen in irgendeiner Form wohl auch passiert sein. Ich hoffe, dass es ihr nicht schadet, dass ich sie für einen Preis vorgeschlagen habe. Der wird ja jetzt verliehen. Solbach-Freise-Stiftung gibt einen Preis für Zivilcourage. Der wird am 29. Oktober verliehen, in der Nähe von Hildesheim ist das. Und da halte ich dann die Laudatio. Ich hoffe nicht, dass das schon wieder als Bestechung für das Geld, was die uns überwiesen hat. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Vorsitzende, ich habe den an Herrn Schöndorf abgegeben. Also insofern hoffe ich, dass das nicht uns angelastet wird. Aber wer sich dafür interessiert, man kann da hingehen. Das ist im Buch Hagen, lässt sich finden, alles unter www.zivilcourage.de. Lässt sich also das finden. Ja, bitte. Mich würde interessieren, wie weit Sie bedroht worden sind von Medizinern, von Psychiatern und so weiter, wie weit Sie latent oder laut als zum verrückten Operanierer oder nicht zurechnungsfähig erklärt worden sind, vielleicht. Also mir ist da in der Richtung nichts passiert. Ich habe, Sie müssen bei mir sehen, ich bin über 60 und ich bin regulär aus der Finanzverwaltung ausgeschieden, über Altersteilzeit. Und es sind Aktionen gelaufen, Mobbing-Aktionen, denen ich mich, also ich habe das auch als sehr unangenehm empfunden, aber ich konnte mich aufgrund meines Alters dem ganz gut entziehen, indem ich gesagt habe, okay, dann mache ich eben Schluss, dann gehe ich in die Altersteilzeit und höre auf. Insoweit war ich privilegiert. Aber wenn Sie die Frage an den Herrn Schmenger richten, der hat es ja vorhin schon ausgeführt, dass er ohne Untersuchung von einem Psychiater für verrückt erklärt ist. Und das ist etwas, ja, Hessen, 21. Jahrhundert, wenn das in China passiert wäre, hätte ich das auch nicht für richtig gehalten. Aber hätte sich ja Koch aufgeregt. Ja. Also, war das schon die Antwort? Ja. Um auf Ihre Frage. Ach so, Sie waren, dann haben Sie das nicht gehört. Ja. Um auf Ihre Frage nochmal einzugehen. Diese Begutachtung, das war ja der letzte Vernichtungsschritt. Es begann ja mit einem konstruierten disziplinarrechtlichen Ermittlungsverfahren, das man gegen mich eingeleitet hat in 2002. 5 Sachverhalte, 9 Einzelvorwürfe. Und man hätte das in 2 Minuten klären können. Und ich habe dann, nachdem man mir sogar aufgezeigt hat, wenn ich mich disziplinarrechtlich maßregeln lasse, dass ich im Gegenzug dann Karriere machen kann, aber die Steuerfahndung verlassen soll, das war für mich absurd. Ich habe das abgelehnt und habe dann in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine über mich geführte Geheimakte zu Gesicht bekommen, aus der sich ergab, dass schon vor der Einleitung des disziplinarischen Ermittlungsverfahrens gegen mich feststand, dass ich die Steuerfahndung verlassen muss als Signalwirkung für die komplette Steuerfahndung. Und das mit der Führung dieser Akten hat sich dann auch fortgesetzt. Deshalb hat der Untersuchungsausschuss dann doch ab und zu was ganz Gutes, so als Nebeneffekt. Ich musste jetzt leider feststellen, dass auch das Versorgungsamt, das als Behörde zwischengeschaltet war, im Rahmen meiner Zwangspensionierung auch eine Geheimakte führt über meine Person. Weil ich hatte Akten Einsicht genommen beim Versorgungsamt Frankfurt. Da haben die mir auch die Akten gezeigt. Aber in den Akten, die jetzt im Untersuchungsausschuss, im Landtag in Wiesbaden mir von meinem Arbeitgeber wieder zur Verfügung gestellt wurden, musste ich feststellen, dass die Akten nicht so ganz sauber gecleant haben. Weil es gab ein Erstgutachten, das der Oberfinanzdirektion in der Form nicht ausgereicht hat. Und dann wurde nachgebessert, so nach dem Motto, jetzt sind wir endgültig los. Und das sind doch Vorgänge, die man nicht einfach so kommentarlos hinnehmen darf. Es geht auch schon lange nicht mehr um meine Person. Ich könnte es mir doch viel einfacher machen. Ich bin seit 2007 Steuerberater, habe seit dem Wintersemester 2009 einen Lehrauftrag an der privaten Hochschule. Ich bekomme meine Alimentation vom Staat, das heißt von Ihnen alle, wie Sie hier sitzen, jeden Monat. Für mich wäre es doch viel angenehmer zu schweigen und zu sagen, das Geld nehme ich mit. Und eigentlich ist es im Nachhinein eine ganz tolle Situation, finanziell gesehen. Es geht um all diese Einzelschicksalsschläge hier in Hessen. Weil Mobbing geht doch weiter und diese berufliche Vernichtung geht weiter. Und wenn diese Dinge nicht aufgearbeitet werden und wenn die handelnden Akteure sich sogar in ihrem Handeln noch bestätigt sehen, dass Sie einen Untersuchungsausschuss, einen zweiten Untersuchungsausschuss, die Briefe von mir, die Briefe von dem Personalrat, die Briefe von all den Interessensvertretern überstanden haben, dann wäre das das falsche Signal. Sondern hier ist wirklich auch unsere Gesellschaft gefordert und wir hatten noch Glück, wir wurden nur psychiatrisiert. Mir sind zwischenzeitlich auch Fälle bekannt, die sind in der geschlossenen. Und für diese Leute gilt es auch zu kämpfen und für diese Leute gilt es auch, Wege aufzuzeigen, dass sich diese Vorgänge in unserem Rechtssystem nicht verselbstständigen. Und ich kann euch nur alle auffordern, wehret den Anfängen und nehmt das nicht so einfach. Weil eine Psychiatrisierung, ohne dass ich begutachtet wurde, ohne dass ich psychologische Tests absolvieren musste, eigentlich nur auf Zuruf. Das war ein Gespräch, wir saßen uns gegenüber. Er hat mich gefragt, was hier in Frankfurt abläuft. Und das war schon ausreichend, so ein Gutachten zu erstellen. Es werden heute sogar Probanden begutachtet, ohne dass sie es wissen, in der Fußgängerzone. Und das hat wirklich eine Qualität. Wie funktioniert das? Wie bitte? Wie funktioniert das? Das können Sie im Internet nachlesen. Da hat auch das OLG München jetzt im Rahmen der Schadensersatzforderung entschieden. Das ist sogar eine weltweit anerkannte Kapazität, der das Gutachten geschrieben hat. Das ist eine Frage, wie gehen Gutachter mit dieser Thematik um? Und schon vor Jahrzehnten hat Professor Dr. Joachim Helmert aufgezeigt, wie der Staat sich unliebsamen Bürgern entledigen kann im Rahmen der Psychiatrisierung. Und wenn ich jetzt diese Wege nicht gegangen wäre über die Beantragung, Zulassung als Steuerberater, ich würde doch gar keine ernst nehmen, weil die Landesregierung, die ja auch heute uns noch diffamiert bis zum heutigen Tage durch ihren Generalsekretär, die würde sich hinstellen, würde sagen, das ist der Herr Schmenger, es tut uns leid, der Mann ist krank, den mussten wir aus dem Staatsdienst nehmen. Das ist doch das, was hängen bleibt bei dem Bürger. Und auch die Bürger, das ist das, was ich teilweise in Kommentierungen und so mitnehme, sind doch teilweise schon ermüdet bei dem Thema. Steuerfahndungsaffäre, wie oft soll das noch kommen? Ja, das muss so lange kommen, bis die Verantwortlichen hier zur Rechenschaft gezogen sind. Und das dürfen wir nicht vorher abbrechen, weil wir haben hier auch aufgrund unserer beruflichen Ausbildung auch eine Verantwortung. Also Sie dürfen eins nicht verkennen. Alle, wie Sie hier sitzen, können in so eine Situation kommen. Und dann müssen Sie erstmal den Druck aushalten, dann müssen Sie die finanziellen Rahmenbedingungen mitbringen, dann brauchen Sie Netzwerke und nicht alle gehen die Wege so, wie wir sie gehen konnten, beziehungsweise gegangen sind. Ich habe hier auch sehr viele Fälle, da sind die Betroffenen erkrankt, die werden nie mehr gesunden. Die sind teilweise wirklich schwer beschädigt. Teilweise gibt es sogar Todesfälle. Sogar in der Oberfinanzdirektion gab es einen Todesfall. Deshalb finde ich das schon eigentlich unmöglich, wenn die Finanzverwaltung sich hinstellt und sagt, es gibt kein Mobbing. Da ist eine Frau aus dem Stock gesprungen und war tot. Also noch klarer Fakt kann man gar nicht aufzeigen, um sich so einer ernsten Thematik dann auch anzunehmen. Und das zu Ihrer Frage, das beginnt sehr harmlos, dann beginnt der Prozess, wo man die Staatsdiener umerziehen will und wenn das nicht funktioniert, dann wird dieser Druck so lange gesteigert, bis man die wie auch immer los ist. Ich wollte die Frage stellen, welche Möglichkeiten man eigentlich hat, sich dagegen zu wehren, denn wenn so ein Gutachten beispielsweise erstellt... Bisschen lauter noch. ja, welche Möglichkeiten man hat, sich zu wehren, ja, wenn ein Gutachten erstellt wird in der Form, was man ja hier in Deutschland ja vorher nie für möglich gehalten. Aber ich muss doch die Möglichkeit haben, ein Gegengutachten zu erstellen. Ich muss doch eine Möglichkeit haben, mich zu wehren, und irgendjemand muss das doch auch für mich finanzieren, weil ich kann ja unmöglich das als Angestellter irgendwie übernehmen. Wie funktioniert denn sowas überhaupt? Dass man gar nicht dagegen auftreten kann. Also Sie können dagegen vorgehen. Das ist auch das, was die CDU momentan mir vorhält. Ich hätte ja in den Widerspruch gehen können betreffend meiner Zwangspensionierung, und dann hätte ich ja auf eine Nachbegutachtung bestehen können. Und da wird es gefährlich, weil ich natürlich über diese Netzwerkverbindungen heute weiß, dass der Dr. Thomas Holzmann hier aus Frankfurt kein Einzelfall ist, sondern ich wäre dann in dem Klageverfahren, wäre ich erstmal guten Mutes gewesen, hätte gesagt, okay, jetzt lasse ich mich nachbegutachten von einem Kumpel vom Holzmann, und dann wird es hochkompliziert. Ich habe mich für den Weg entschieden, dass ich die Zulassung bei der Steuerberaterkammer beantragt habe, wobei auch das mit gewissen Unwägbarkeiten für mich verbunden war, weil man ist ja irgendwann an einem Punkt, wo man sich fragt, wer arbeitet im Hintergrund denn zusammen. Und ich muss dann doch auch hier, das ist ja auch das Schöne an dem ganzen Fall, kann ich auch aufzeigen, dass die Rechtsstaatlichkeit dann doch funktioniert hat, weil die Steuerberaterkammer hat sich professionell verhalten, das Universitätsklinikum hat rechtsstaatlich mich untersucht, auch wenn das unangenehm war, was ich da alles erdulden musste. Das Berufsgericht in Gießen, das Verwaltungsgericht, hat rechtsstaatlich gearbeitet, nachdem der Gutachter dann auch verurteilt wurde. Also das Funktionieren unserer Rechtsstaatlichkeit. Aber nur weil die Presse sich schon in der Zeit eingeschaltet hat. In anderen Fällen würde auch nichts funktionieren. Das kann schon sein. Das kann sein. Das kann sein. Das hat Unmord und Druck gemacht, da wollte sich keiner mehr blamieren. So, das ist durchaus denkbar. Das war auch nur eine berufsgerichtliche Entscheidung. Ne? Ja. Haben Sie keine Zivilklage dagegen denen oder eine strafrechtliche Klage erhoben? Denn das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Es läuft mittlerweile auch ein Strafverfahren gegen den Gutachter, und ich habe den Gutachter verklagt und dem Land Hessen den Streit erklärt. Das heißt, das Land Hessen muss, wenn der Gutachter freigesprochen wird, dann dieses Urteil gegen sich gelten lassen, beziehungsweise wenn der Gutachter kein Geld mehr hat und den Schaden nicht begleichen kann, auch dann muss das Land Hessen für das, was da passiert ist, zahlen, wobei es mir nicht ums Geld geht. Es geht einfach mal um das Aufzeigen, dass man ein Drehbuch gibt, das bis zum Ende auch durchgespielt ist, dass Betroffene dann in Zukunft, wenn so ein Sachverhalt vorliegt, sich vielleicht an den Fall erinnern und sagen, okay, welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich und wie lange dauert das? Das ist das eigentliche Dilemma. Das begann ja bei mir vor knapp 10 Jahren. Und man darf diese Zeitschiene nicht unterschätzen. Also man ist ja immer so geneigt, dass die Dinge sehr schnell fertig sein müssen. Man will ja dann wieder mit neuen Tatendrang neuen Dingen nachgehen. Sie müssen wirklich sehr viel Zeit mitbringen und sehr viel Geduld und müssen auch sehr viel aushalten und müssen sich auch sehr oft erstmal selbst beschädigen, weil es geht ja schon los, dass Sie hier aufstehen müssen sagen, hier, ich bin der, der eigentlich verrückt sein soll und der ein Gutachten hatte und dann ein Gegengutachten. Also Sie müssen sich wirklich sehr viel zumuten, um dann wieder aufzustehen. Und deshalb gehen wir auch die Wege, weil leider die meisten, die ich so kennengelernt habe, diese Kraft und diese mentale Stärke nicht haben. Und das ist das, was eigentlich mich auch zutiefst da bewegt, weil wir vergessen bei all dem, was wir hier so bereden, die auch sich an Recht und Gesetz gehalten haben und die niedergeprügelt wurden und die nicht mehr aufgestanden sind. Ja, Herr Patzer. Entschuldigung, ich habe Ja, bitte. Es wird immer von, Sie sagen, es Sachen dann immer als Mobbing bezeichnet. Aber wenn man das so eben gehört hat, auch was Herr Schmengel nochmal gesagt hat, das sind doch offensichtlich kriminelle Machenschaften. Und das sind auch verfassungswidrige. Also zum Beispiel muss man mal eindeutig darauf hinweisen, auf den Beamtenstatus als solchen in diesen Konflikten. Denn die Beamten, auch jetzt diese Steuerfahnder, waren ja objektiv im Recht, und das kommt immer in der Öffentlichkeit gar nicht so deutlich, also wird es nicht so deutlich dargelegt. Vor allen Dingen, was die Opposition im Landtag betrifft, die müsste die auch mal in Schutz nehmen. Und stattdessen lässt man einfach den Abgeordneten Beuth vollkommen hemmungslos herumwühlen, ohne Widerspruch. Und zum Beispiel gibt es im Beamtengesetz, im hessischen Beamtengesetz, eine Anweisung, oder vielmehr ein Paragrafen, dass Beamte keine Anweisung befolgen müssen von einem Vorgesetzten und nicht mal dürfen, die rechtswidrig oder ordnungswidrig ist. Das muss mal ein für alle Mal auch in der Presse mal klargestellt werden. Und das heißt, der Beamte ist davon, der hat ja auch Verfassungsstatus, genau wie ein Abgeordneter. Der ist an die Verfassung gebunden, an die Gesetze in erster Linie, nicht an den Vorgesetzten. Denn wir sind hier kein Führerstaat, sondern ein Verfassungsstaat. Und der Herr Beuth und seine Kollegen, die versuchen das immer so darzustellen, als handelt es sich hier um eine willkürliche Arbeitsverweigerung oder um einen Meinungsunterschied. Und ja, das wollte ich eigentlich mal ansprechen. Ja. Also, es gibt vielleicht einen Satz dazu. Es gibt die Möglichkeit zu remonstrieren, so heißt das im Beamtenrecht. Von der Möglichkeit hat einer der Vorgesetzten von Herrn Schmenger Gebrauch gemacht. Er hat also gegen eine unsinnige, nach seiner Auffassung unsinnige Amtsverfügung remonstriert, mit der Folge, dass er innerhalb von 4-5 Tagen nach Darmstadt versetzt war. Sowas hat natürlich Wirkung auf die Sachbearbeiterebene, weil dann weiß man, also wenn hier ein Jurist remonstriert und er ist innerhalb von 5 Tagen versetzt und der Personalrat kann nichts machen, dann das dazu. Das ist zwar theoretisch, stimmt das, nur faktisch ist es so, dass sie Beamte, wenn sie so ein Signal setzen, und das, was Herrn Schmenger passiert ist mit dem Disziplinarverfahren, war auch ein Signal. Ich habe das hier in dem Buch geschrieben, dass schon 5 Tage, bevor es das Verfahren gab, hat sein Behördenleiter sich schon rückversichert, dass jetzt was kommt bei ihm. Das heißt, wenn solche Dinge führen dazu, dass die Beamten abducken. Und wir sind heute unterwegs, und auch im Ausschuss stellen wir uns den Fragen, weil wir eigentlich erreichen wollen, dass diese Finanzverwaltung, und ich kenne jetzt keine andere Verwaltung, Mobbingbeauftragten bekommt, vielleicht Mediatoren einzieht, weil Gewerkschaften, Beamtengewerkschaften, das hat das gezeigt, leisten das nicht. Also müssen dort Dinge eingebaut werden, und das sind die Sachen, die wir jetzt versuchen, dass das für die Zukunft vielleicht über Abgeordnete dort hin transplantiert wird, damit diese Verwaltung nicht weiter redet, weiter im Gespräch bleibt, weiter kommuniziert und in der Zukunft nicht mehr so mit Menschen umgeht. Aber Sie müssen auch beachten, zum Beispiel jetzt, was die Psychiatrisierung angeht, im hessischen Disziplinargesetz ist im Paragraph 31, soweit ich weiß, die Grundlage dafür, wenn ein Beamter, dass ein Beamter gegen seinen Willen für eine bestimmte Zeit in der psychiatrischen Klinik untersucht werden darf. Also der muss praktisch an der Untersuchungsverfügung Folge leisten. Das steht da drin. Das wird sicher so passieren, überlegen Sie sich doch mal, wenn Sie nicht. Das ist im Disziplinargesetz. Also das ist doch praktisch schon vorgegeben, dass die Konstruktion, die Anbahnung, dass Leute, die irgendwas machen oder nicht machen wollen, was dem Vorgesetzten nicht passt, auf diese Weise aus dem Weg geräumt. Und dieses Gesetz wurde noch zur Zeit von der SPD, als die Linken noch nicht im Landtag waren, wurde das zur Zeit, wo die SPD die einzigste Oppositionspartei da war, oder was immer genau, wurde das noch erneuert. Das heißt, das hätte eigentlich mal routinemäßig überprüft werden müssen, was sie da eigentlich beschlossen haben da im Landtag. Und zwar war dieses früher hessische Disziplinarordnung, und jetzt heißt es hessisches Disziplinargesetz, das war 2006, da hat sich diese Situation noch verschlechtert, also im Internet. Okay, ich möchte gerne Herrn Patzner noch dran nehmen, ja? Wir kommen ja langsam in eine Richtung geht. Bisschen lauter. Herr Wehrheimer Schmenger, ich habe sehr großen Respekt vor Ihrer beruflichen Auffassung, wenn Sie auch jetzt nur noch, leider, sage ich jetzt mal persönlich, als Steuerberater tätig sein können. Ich würde mir sehr wünschen, dass es mehr solche Steuerfahnder gäbe in dieser Politik. Aber ich habe auch die Frage, es betrifft jetzt weniger Sie, da Sie ja in einem neuen Berufsumfeld tätig sind, aber mehr Ihre noch aktiven Kollegen, müssten die sich nicht eigentlich sehr frustriert oder ich möchte fast sagen überflüssig fühlen, wenn solche Steuergeschenke wie von unserem Herrn Schäuble, es ist nicht mein Herr Schäuble, an die nicht nur von der Person, sondern auch von der Anzahl anonymen Steuer Hinterzieher, Steuersünder schreiben gerne die Medien, weil die verharmlosen gerne diese Dinge, verniedlichen diese Dinge, weil sie verdienen indirekt daran, weil sie Anzeigenkunden haben, von denen bestimmt auch einige bei Ihnen in Ihrer nächste Groß-BP oder was auch immer Liste auftaucht. Und für die, die es nicht wissen, das gemeint ist das Abkommen, das Schäuble mit der Schweiz getroffen hat. Ja, quasi ein pauschales Handgeld, anonym. Und wir hatten ja mal zu der Zeit des sogenannten Koalition zwischen Schröder Fischer, das Angebot von Herrn Schröder an all die, die irgendwo, weiß auf Keimeln, auf was Gott, anderen Inseln, Amnestie, für irgendeinen Pauschalbetrag für hinterzogene Steuern, und das ändert nichts an der Tatsache, das sind hinterzogene Steuern, Gelder, die unserem Land hier für soziale Verbesserungen, für Schulen, auch für Polizei, auch für die Steuerfahndung eben fehlen, dass dort richtig die Arbeit gemacht wird. Und Sie hatten vorhin diesen kurzen Hinweis auf Ihre Passage, zu dem Buch bin ich leider noch nicht bekommen, weil ich mich mit anderen Rezensionen zur Zeit beschäftigen musste, in Kassel. Ich war damals, als der sogenannte, man sprach ja damals ja auch vom Ligusa-Skandal, war ich in einem der größten Dentalabos tätig, als kaufmännischer Leiter, habe mich dann 1990 mit der Wende selbstständig gemacht, um vielen neuen Existenzen in den sogenannten neuen Bundesländern, in der grünen Landschaft, zu helfen, nicht von der Treuhand reingelegt zu werden. Und man muss dazu sagen, ich habe damals, ich war vorher mal als Systemanalytiker tätig, habe ich in der Software, die in dem Labor, wo ich beschäftigt war, da waren 150 Zahntechniker beschäftigt, das war das viertälteste Deutschland, mit 1922 gegründet, habe ich in der Software von Triumphater entdeckt, dass dort ein verdeckter Rabattschlüssel eingearbeitet ist. Das heißt, Triumphater, egal wie die ganzen Rechneranbieter hießen damals, 7 an der Zahl habe ich mal auf einer Messe ausgewertet, wurde dann auch von dem Verband der Zahntechnikerinnung quasi beohrfeigt, aus einem Arbeitskreis und Betriebswirtschaft rausgeschmissen. Ja, wie kann sie das machen und so weiter, gefährden unsere Arbeitsplätze und vernichten unseren Ruf und so weiter. Tatsache ist aber, dass die Ligusa selber über ihre Filialleiter ein ganz fein gesponnenes Netz eingerichtet hatte, um, wenn diese sogenannte Homogenisierung von eingereichten Altgold, auch von Staub, Kehricht, alles wurde eingeschickt in Fässern. Und ich bekam mal eine Abrechnung in die Hand. Das ist vielleicht mal ganz interessant, wie diese Dinge funktionieren. Nur ohne kriminelle Energie funktioniert das nicht. Gier nach Geld, kriminelle Energie, befördern Abrechnungsbetrug gegenüber Krankenkassen, befördern Steuerhinterziehung und was alles dann vielleicht noch im Schatten im Gefolge ist. Und da kann man so eine Abrechnung, Homogenisierung nannte sich das, was übrig blieb an Platin, Feinedelmetall, einfaches Edelmetall. Nach 10 Jahren hatten dann die Auszubildenden diese Fässer, die gesammelt wurden, wie so ein, es lief von der Decke wie mit Sickerwasser, der ganze Dreck von, nach 10 Jahren kam dann 260.000 Mark raus, das war noch die D-Mark-Zeit damals. Und dann kam ein paar Tage später, es war aber nicht der Filialleiter von der Ligusa, der sich eigentlich unsinnig, was auch durch die hessische Allgemeine ging, zu Unrecht erschossen hatte. Das war das einzige Selbstmordopfer im Rahmen dieser Zahnarztgold- und Ligusa-Skandal mit Zahnarztgoldbetrug. Dieser Anruf kam dann von Frankfurt an meine Chefin damals. Sie haben doch ein Konto in der Schweiz, Sie haben doch bei der Schweizer Kreditanstalt 10 Kilo als Reserve liegen und so weiter. Gut, sie hat es nicht gemacht. Sie stammt aus gutbürgerlichem Hause, war gelernte Zahnarzthelferin. Sie hat die Rechnung ganz ordentlich habe die Gutschrift entgegengenommen, die wurde ganz ordentlich verbucht und ohne mich, ich hätte es ohnehin nicht gemacht. Ja. Und dafür habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich dann von allen Seiten angegriffen worden bin und bekam auch Probleme von den EDV-Firmen, wie ich dazu käme, die Programme zu analysieren, nur als kleines Beispiel, und das ist ja heute auch sehr wenig zitiert worden, ohne kriminelle Energie, ohne Gier nach Geld würde dieses System gar nicht existieren. Und dann muss ich leider dazu sagen, bin ich sehr beschämt, traurig, nicht traurig ist das falsche Wort, sehr beschämt, dass keine der, egal wo, ob im Landtag, in das Kommunalparlament oder auch im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien, sich mit dem Phänomen der Korruption und der Wirtschaftskriminalität, was ja dreistellige Milliardenbeträge an Schaden in diesem Lande anrichten, wirklich mal ernsthaft auseinandersetzt. Es gäbe genug sogenanntes Wählervolk, in Anführungsstrichen, die sich dafür begeistern würden, wenn eine der Parteien sich mal mehr mit diesem Thema beschäftigen würde und würde hinter diesem Wissen. Unter Business Reinkontrolle, nicht nur auf der Website, gibt es genug Informationen, sich darüber schlau zu machen. Ja, also ich darf einen Satz sagen. Es gibt immer dasselbe Argument. Das gefährdet Arbeitsplätze, wenn wir da zu genau sind. Eins steht fest, meine Standardantwort ist, und die gebe ich jedem mit, wenn Korruption Arbeitsplätze schaffen würden, hätten wir Vollbeschäftigte. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch überziehen dürfen. Wer sich jetzt noch meldet, sollte wirklich nur noch Fragen stellen und keine großen Diskussionsbeiträge. Und ganz kurz, machen wir so, fangen wir hier an. Ja. Also ich wollte noch mal was sagen zu dem Argument, es wird nur nach Mobbing geguckt. Mobbing ist ein Straftatbestand. Es gibt ein Bundesarbeitsgerichtsurteil, das das festgestellt hat, und alle Mobbingopfer haben auch einen Anspruch auf Schadensersatz. Wobei man das sicherlich setzen kann, aber nur damit das alle wissen. Das ist ein Straftatbestand. Okay. Wichtige Information noch. Danke. Ihr, Herr Spieler, Sie haben zu Recht gesagt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Aber wenn man das jetzt so auch verfolgt, dann sagt doch die Behördenleitung im Grunde genommen, wir sind eigentlich dafür nicht verantwortlich. Und die Politik, sprich die Vertreter der Landesregierung, sagen das auch. Haben Sie denn Hoffnung oder sehen Sie eine Chance, dass das in Ihrem Zivilverfahren vielleicht doch noch geklärt werden kann? Oder wird das auch ausgehen, wie das Braunberger Schießen, dass man nicht feststellen kann, wer eigentlich für so etwas verantwortlich ist oder macht, der Minister? Also zu meinem Zivilverfahren. Ich bin erstens mit dem Polizeibeamten Jochen Zahn befreundet. Der Anwalt von dem Jochen Zahn ist auch mein Anwalt. Und so wie die Präsidentin, ehemalige Präsidentin des LKA, ihr Waterloo erlebt hat, so werden auch hier Verantwortliche in meiner Sache zur Rechenschaft gezogen werden. Im Gegensatz zu dem Untersuchungsausschuss in Hessen werde ich hier auch die Regie führen und werde auch die Zeugen, wenn es nötig sein wird, vereidigen lassen. Und deshalb hat mich das auch sehr gefreut, dass jetzt ja doch auch die Frau Thurau sich betreffend dieser uneidlichen Falsaussage hier vor Gericht zu verantworten hat, egal wie das ausgehen wird. Ich sehe das sehr gelassen, weil ich weiß, was in den Akten steht und weiß auch, was für Probleme die Verantwortlichen haben, die das alles mit durch ihren Handlungsbeitrag beigeführt haben. Ja. Deshalb, um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, im Rahmen der Zivilklagen werden da sehr harte Wege bestritten werden. Vielen Dank. Ich glaube, wir... Roland Koch bestraft, der wusste ja... Ja, der ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Ja, warum denn? Ja, weil, wusste davon. Weil die Chefetagen unserer Konzerne demokratiefreie Räume sind. Und da kann eigentlich gar nicht viel passieren da oben. Da kann man so ziemlich alles machen, was man will. Und ich denke, das sollte man auch mal bedenken, dass wir ja hier nicht einfach nur eine Demokratie haben, sondern dass wir noch ganz große, mächtige Räume haben, in denen keine Demokratie herrscht, die aber in die Demokratie mehr als man glaubt hineinregieren, sodass also alle unsere Bemühungen am Ende irgendwo zerbrechen, wenn denen das nicht passt. Wenn wir natürlich den Chefetagen Angebote machen, gar keine Steuer mehr zu bezahlen, sind die auch für diese Gesetze und halten die ganz streng ein. Ja, so ist es leider. Ja, ich kann nur jetzt noch Dankeschön sagen für das Engagement hier, für unsere beiden Referenten. Können wir nur alles Gute wünschen. Die beiden haben sicher und die anderen Betroffenen auch sicher viel Feinde in diesem Land, vor allem die Steuerhinterzieher. Aber wie Sie sehen, Sie haben auch viele Freunde, die zu Ihnen halten und die Sie stärken. Und ich hoffe, dass viele, viele mitgehen, demonstrieren, um die Bankenmacht endlich mal zu brechen. Das ist meines Erachtens das wichtigste Ziel überhaupt. Ja? Bitte? Um wie viel Uhr die Demo? Wer ist hier? Wer ist tief drin? Ich glaube, 12 Uhr Hauptwache. Also, man kann es auch im Internet nachlesen und kriegt wahrscheinlich bei Attac viele Informationen. Und ansonsten kann ich noch mal daran erinnern: hochinteressant und ich glaube, Sie machen ja auch hier. Ja, kommen Sie gut nach Hause. Thank you.